Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Rauschlevel. Dies ist Rauschlevel Nummer 19 und heute sprechen wir über Resident Evil 6. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, und zwar einmal den Arne. Hallo. Hallo. Und einmal den Andreas. Hi. Ja, hallo ihr beiden und hallo an die Zuhörer. Ich glaube, ein paar von euch werden euch schon kennen, aber ich würde trotzdem obligatorisch hier eine kleine Vorstellungsrunde einbauen. Andreas, würdest du dich mal kurz vorstellen? Gerne, ich bin der Andreas vom GamerWG-Podcast, also gamerwg.org. Da kann man mich hören, seit Folge 100 bin ich dabei und ich glaube, es sind schon fast 90 Folgen, die ich da wirklich fest im Team da mitarbeite. Und daher kennt man mich, denke ich, am ehesten. Ich habe zwar noch so einen kleinen YouTube-Kanal, der aber jetzt nicht wirklich häufig aufgerufen wird. Also denke ich mal eher, man kennt mich vom Podcast. Naja, wenn wir den Link platzieren, vielleicht ein paar Klicks mehr. Ha, aber das ist so ein Let's Play-Projekt. Ah, da weiß man nicht. Let's Play. Und Arne? Ja, Dingens, wie heißt Dingens? Er noch? Wie heißt er denn noch? Ja, Arne? Primär wahrscheinlich kennt man mich, wenn man mich kennt, überhaupt über Superlevel. Ich bin der immer die ganz langen Artikel schreibt. Aha, du bist der die guten Artikel schreibt. Oh, das ist so lieb von dir. Moment, du hast doch den Dead or Alive 5 Artikel geschrieben, oder? Genau, und ich glaube, also die Retrospektive war, glaube ich, mit einer der längsten da, genau. Das ist durchaus ein Qualitätsindiz, denn auf Superlevel erscheinen manchmal auch so Zweizeiler. So. Manchmal des Öfteren, ja. Ja. Das Spiel ist raus. Kauft es euch. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Viele Artikel von dir kommen so. Und du bist hauptsächlich auf Superlevel unterwegs? Wenn es im Gaming-Bereich oder um den Gaming-Bereich geht, dann eigentlich nur da, ja. Okay. Alles klar. Sonst keine, also Indie-Fresse-Podcast und so, machst du da auch mit? Das ist ja so voll Indie. Ich bin ja mehr so der AAA-Typ. Opfer. Oh, okay, aha. Weißt du? Ah, er bringt also Salz und Würze in die ganzen Superlevel-Suppen. Dem er sagt, nee, Indie-Games, nicht so. Nee, Indie will ich nicht, ne? Stimmt gar nicht. Mag ich total alles, aber ich, so Zeitding halt auch so, ne? Mhm. Arbeit und auch viel Musik machen und so, halt schwer. Und dann fokussiere ich mich dann doch irgendwie auf die großen Titel, auch weil ich irgendwie so sehr storygeil dann stellenweise dann irgendwie bin, und bei den großen Titeln habe ich irgendwie immer das Gefühl, komme ich da so auch, gerade weil ich so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und so eine Facebook-Generation, komme ich mit diesen Titeln irgendwie so besser klar und mag es dann stellenweise doch, mich dann in diesen überschweifenden Bombast zu begeben. Wobei ich natürlich aber auch so kleinere Titel total super finde, aber da die streiche ich dann eher aus Zeitgründen weg. Finde ich aber alles super, alles toll. Blümchen. Da haben wir ja heute Abend wirklich auch das richtige Spiel dazu rausgesucht. Und zwar Resident Evil 6, der, lass mich nicht lügen, 8. oder 9. offizielle Teil der Resident Evil-Reihe. Auch wenn eine 6 dahinter steht. Und eine Reihe mit 10 Millionen Spin-Offs und 3 Realverfilmungen und weiß ich nicht wie vielen Comics und eine riesen Fangemeinde und alles toll. Und die 1996 gestartet ist und seitdem eigentlich einen großen Siegeszug kommerziell wie bei den Fans irgendwie gestartet hat und eigentlich jetzt erst nur mit Resident Evil 5 und 6 so langsam anfängt zu bröckeln. Und bevor wir jetzt über Resident Evil 6 sprechen, wollte ich euch fragen, wie ist denn so euer Verhältnis zu der Resident Evil-Reihe, Andreas? Oh, ich darf anfangen, das ist schön. Ja, ich habe natürlich ganz klassisch mit Resident Evil 1 angefangen, damals noch auf dem PC. Ich meine, es kam ja dann auch, war es PlayStation 1 wahrscheinlich, ne? Mhm. Vom Alter her kam es dann halt auch raus, aber ich habe es halt auf dem PC gespielt, glaube ich, zu der Zeit nicht durchgespielt, hatte ich noch bei meinem Cousin gespielt und gewisse Dinge haben sich halt einfach eingebrannt, da natürlich, sei es die ikonische Szene, wenn die Hunde durchs Fenster springen, ganz zu Anfang, oder wenn man die Schrotflinte von der Wand nimmt und auf einmal kommt die Decke auf einen zu. Das ist natürlich alles noch hängen geblieben. Und dann habe ich so ein bisschen schleifen lassen. Teil 2, Teil 3 habe ich mir gar nicht angeguckt. Und dann hatte ich irgendwann GameCube und dann habe ich gesehen, hey, da gibt es ein Remake vom ersten Teil. Lass doch das nochmal aufleben. Ja, dann habe ich mir das geholt, hatte da richtig Spaß dran. Dann kam irgendwann Resident Evil 4, da ist der Funke so richtig übergesprungen. 5 und 6 wurden dann natürlich auch noch gespielt. Auch was die Spin-Offs angeht, habe ich mir auf der Wii, da gab es ja zwei Lightgun-Shooter, da habe ich mir zumindest den einen Umbrella Chronicles, oh Gott, heute meine Aussprache, angeschaut und auch für gut befunden. Und so abseits von dem Ganzen gibt es ja noch einige Kinofilme, wo ich zumindest die ersten drei gesehen habe, die sich aber eher, ich sag mal, ganz, ganz lose am Spiel orientieren. Hm. Eigentlich nur so ein paar Elemente rausgegriffen haben. Aber was sich ja dann sehr eng an der Spielserie orientiert, sind diese animierten Filme, die es gibt. Einmal Degeneration und Damnation. Die habe ich beide gesehen und auch für gut befunden. Also von daher, ich habe schon so ein paar Verbindungen zu Resident Evil. Also ich bin da schon zumindest in einigen Punkten ein klein bisschen Fan, auch wenn ich schon in der ganzen Zeit einige Enttäuschungen hinnehmen musste. Kannst du denn da so einhaken, Arno? Tatsächlich, also ich habe meine Berührungspunkte waren eher sehr indirekt. Ich habe den Teil 1 bis 4 nie selber gespielt. Hm. Ich habe Teil 1 gesehen bei einem Freund, auch gerade so im Boom dieser ganzen Survival-Dinger, da gab es noch irgendwie Dino Crisis, dann gab es ja noch Timesplitter, kann das sein, hieß das so? Mit nee, Timesplitter? Frauen? Nee, das ist hieß irgendwie anders. Fear-Effect. Fear-Effect hieß das, genau. Das war ja auch so ein bisschen so, alles in dieser PlayStation 1-Survival-Schiene irgendwie. Die habe ich so alle indirekt bei einem Kumpel so mitbekommen. Wobei Resident Evil natürlich eins der ersten da war. Und dann lief diese Serie immer so ein bisschen so an meinem Gamerleben so nebenher. Unter anderem liegt das, glaube ich, daran, ich bin hier, glaube ich, auch in der Runde der Jüngste. Das heißt, ich habe die im relativ zarten Alter noch erst so mitbekommen. Und bin dann auch mehr über die Ableger, die Geldmacherschiene da rangekommen. Also mehr halt auch über die Filme. Die Filme habe ich auch alle gesehen und auch die animierten Teile, die mir auch sehr gut gefallen haben. Dann auch über das ein oder andere Spin-Off, das es gab. Und wirklich komplett erstmal durchgespielt habe ich dann den fünften erst. Und den vierten habe ich dann in Teilen noch nachgeholt, aber auch irgendwie nicht komplett, weil ich einen Gamecube nur ausgeliehen hatte von einem Kumpel. Ja, also tatsächlich eher so ein Blick ein bisschen mit Abstand auf die Serie. Aber immer sehr fasziniert, weil das für mich, glaube ich, auch einer der ersten Berührungspunkte richtig war mit dieser Zombie-Thematik. Zumindest im Videospiele-Kontext. Im Film-Kontext nicht unbedingt, da gab es ja noch ein paar andere Sachen davor, aber gerade was Videospiele angeht, war das immer, oder ist es vielleicht sogar noch heute, so heiliger Gral der Zombie-Titel irgendwie gewesen. Nun ist das ja jetzt im Zuge der Veröffentlichung von Resident Evil 6 auch immer so ein Diskussionspunkt gewesen. Ist es denn tatsächlich noch ein Survival-Horror-Titel? Ist es denn noch gruselig? So jetzt so, wenn ihr euch die Serie so im Allgemeinen anguckt, Arne, würdest du sagen, dass Resident Evil gruselig ist? Ich finde, es gab spannungsgeladene oder auch etwas unangenehme Momente im sechsten Teil jetzt. Vielleicht sogar auch ein bisschen mehr als im fünften. Ich finde tatsächlich, dass der sechste durch die Kampagnen, auf die wir noch zu sprechen kommen, auch so ein ganz gutes Bild abzeichnet von der ganzen Entwicklung. Weil ich finde, eine Kampagne orientiert sich sehr stark an den ersteren Teilen. Die nächste ist sehr modern irgendwie. Kommen wir gleich wahrscheinlich noch drauf zu reden. Aber die Serie hat sich auf alle Fälle weg von diesem ganz Gruseligen entwickelt. Was ich glaube auch mehrere Gründe hat, nicht nur einerseits wollten die Fans ja auch irgendwie eine Entwicklung, jetzt sind sie halt wieder am Meckern, dass sie eine haben, aber gut, selbst schuld. Andererseits glaube ich auch, dass diese Angst, zumindest so beim ersten und zweiten, die kam auch so ein bisschen indirekt durch diese technischen Gegebenheiten oder halt eben die technischen Begrenzungen eher, die da waren. Also halt langsamere Bewegung, eingeschränktes Sichtfeld, die Grafiken, die halt immer noch relativ viel zur Fantasie beitrugen, die einfach die Einschränkungen an Gegnerdarstellung, dass du halt eben weniger hast, die mussten dann den entsprechenden Impact bringen. Und durch diese Entwicklung, dass wir jetzt halt einfach auch mehr sehen, es wird immer fotorealistischer, mehr Gegnerdarstellung, ein bisschen actiongeladener dadurch, wir können mehr Actionsequenzen auch darstellen, eigentlich können wir nahezu alles darstellen, was wir uns irgendwie erträumen, kippt das so ein bisschen mehr, ja, halt in diese wird ja oft mit Uncharted-Richtung so ein bisschen verglichen. Hm. Andreas, hast du dich dann jemals bei dem Resident Evil-Teil, die du gespielt hast, irgendwie richtig gegruselt? Hattest du den Eindruck, das ist richtiger Horror? Also was die ersten Teile angeht, auf jeden Fall. Also jetzt Teil 1 war schon krass an manchen Punkten, aber gut, war ich auch noch ein bisschen jünger, da hat das vielleicht auch dadurch noch ein bisschen besser gegriffen. Aber man muss schon sagen, also gerade mit Teil 5 und dann auch mit Teil 6, also ich meine, bei 4 war es schon so, aber es ist immer mehr, sage ich mal, der Actionanteil gewachsen und der Grusel- und Atmosphäre-Teil wurde etwas zurückgefahren. Das liegt an ganz, ganz vielen Gründen. Ich meine, eine Sache, die mir auch eben noch so eingefallen ist, die sich ja wirklich entscheidend verändert hat. Beim ersten Teil erinnere ich mich noch daran, da war es wirklich schwierig, einen Zombie zu erledigen. Mhm. Was zum einen daran lag, dass ich nicht viele Waffen oder Munition hatte, was aber auch daran lag, dass ich wirklich den Kopf des Zombies zerstören musste, also entweder mit der Schrotflinte auf den Kopf drauf und zerplatzen lassen, oder es gab ja die Möglichkeit, ich glaube, da konnte man ein bisschen Benzin finden und dann die Zombies dann abbrennen, dass sie wirklich in dem Level nicht wieder gespawnt sind, weil sonst kamen die ständig immer wieder neu. Du konntest sie zwar wegschießen, aber bist dann später wiedergekommen, da stand er wieder da. Und du hattest eigentlich eine ständige Bedrohung und du konntest nur wenige wirklich gezielt ausschalten, dass sie nicht wiederkamen. Und dann ab Teil 4 kann ich ja, es ist egal, wo ich den hinschieße. Natürlich macht ein Kopftreffer mehr Schaden, aber ich kann den auch so lange in den Bauch schießen, bis sie irgendwann umkippen und weg sind. Das ist natürlich jetzt auch ein Ticken deutlich mehr dann Richtung Action gegangen, mhm. Was vorher dann schon ein bisschen anders war von der ganzen Darstellung her und Thematik her. Ja, gruseln, ich muss sagen, bei Resident Evil 6 habe ich mich wirklich wenig gegruselt, dafür eigentlich umso mehr, aber gut, das soll jetzt nicht das Hauptthema sein, aber nur um es mal einzuwerfen, Resident Evil Revelations für den 3DS, da habe ich mich sogar tatsächlich hin und wieder doch ein bisschen mehr gegruselt, was vielleicht auch daran liegen kann, Kopfhörer auf im Dunkeln, du guckst auf diesen kleinen Bildschirm und irgendwie hat das noch ein bisschen mehr reingesogen. Hm. Bei mir hat persönlich der Gamecube, die beiden Gamecube-Teile am besten funktioniert. Da gab es ein Remake von dem ersten. Genau, das habe ich auch gespielt. Das genau, das wurde die Leute halt, wie du gerade sagtest, halt verbrennen musst. Und dann gibt es einen Teil, der heißt Resident Evil Zero. Der sollte ursprünglich für den Nintendo 64 erscheinen, ist dann aber, weil das nicht mehr hingehauen hat, mit der Produktion dann verschoben worden auf den GameCube. Und ich finde, die sind für mich persönlich noch am nächsten am Horror irgendwie dran, weil die Beleuchtung da wirklich auch sehr viele Schattenbereiche hat. Also es gibt sehr viele dunkle Ecken, wo du nicht genau weißt, ob da drin jetzt etwas lauert oder nicht. Und ich finde auch, dass dieses Survival-Horror-Gameplay, was wir so von früher kennen, mit den festen Kamerawinkeln und so, da so ziemlich perfektioniert wurde. Wo du gerade Zero sagst, da möchte ich mal ganz kurz einhaken, weil da ist mir nämlich noch ein Ding in den Kopf geschossen. Bei Zero war das ja, glaube ich, sogar auch so, dass du es zu zweit spielen konntest. Oder dass du, glaube ich, wenn du alleine warst, immer zu zweit rumgelaufen bist. Irre ich mich da? Oder war so, ne? Man konnte zwischen den Partnern wechseln. Man hatte da einmal so eine junge Dame, ihren Namen habe ich jetzt leider vergessen. Die war irgendwie, sie war Sanitäterin in der Gruppe von dem ersten Teil. Ich meine, es wäre Rebecca gewesen. Oder da könnte ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was da schon drin war und dann bei Teil 5 und 6 diese ständige zu zweit rumlaufen, Koop-mäßige unterwegs sein, jetzt auch wenn du alleine unterwegs bist. Ich finde, das nimmt so ein klein bisschen an vielen Stellen so von dem Horror, weil du immer noch so einen Kameraden da hast, der dich notfalls rausboxt. Ich finde es dann an vielen Punkten einfach dann gruseliger, wenn du dann wirklich ganz alleine bist und wirklich aufgeschmissen bist, wenn irgendwas passiert. Glaubt ihr denn, oder Arne, glaubst du, dass dieser Koop-Teil ja auch so ein Zugeständnis an den westlichen Markt ist? Kann schon gut sein, ne? Durch diesen Erfolg, den unter anderem Gears so losgetreten hat, die das zwar jetzt nicht erfunden haben, aber wie ich finde schon sehr stark perfektioniert haben, ist das auch irgendwie so eine logische Entwicklung, weil ich glaube, es geht halt auch immer mehr in die Richtung mit Zusammenspielen und irgendwie die Titel auch internetfähig machen, also halt auch übers Netz dann irgendwie zusammenspielen. Und ich finde aber auch, was Andreas sagt, durchaus einleuchtend, beziehungsweise richtig, dass halt dadurch natürlich auch so ein Faktor, so ein Angstfaktor irgendwie wegfällt. Also ich finde tatsächlich auch wenn man einen der ersten Teile damals zu zweit gespielt hat und mal zugeguckt hat, war irgendwie dieser Schockfaktor stellenweise höher, als wenn du zu zweit gleichzeitig durch dieses Level irgendwie rennst oder durch die Spiele dich fortbewegst. Nun wird ja auch, werden ja viele andere Horror-Titel eventuell mit einem Multiplayer ausgestattet. Scheint ja wohl schon so ein Trend zu sein. Dead Space 2 kommt zum 3 kommt ja jetzt auch mit einem kooperativen Modus und wobei also, man ja bei Dead Space 3, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn du wirklich alleine spielst, da wird ja der Koop-Partner wirklich auch ausgeblendet, dass du dann dich immer noch alleine durchs Spiel bewegst, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist ja bei Resident Evil jetzt nicht der Fall, da bist du ja eigentlich immer zu zweit unterwegs. Das stimmt, da gibt's und vor allen Dingen, man steht auch ziemlich blöd da, wenn man sich im Singleplayer für den zweiten Partner entscheidet und dann gibt's manchmal so Stellen, wo du einfach nur dumm rumstehst und nichts machst. Ist euch das schon passiert? Ja, da sind so einige. Ich finde halt stellenweise, es hat Resident Evil 6 so ganz grobe Fauxpas im Game Design, die sich dann aber irgendwie positiv drehen, weil sie machen das Spiel manchmal unfair schwer und erhöhen dann aber zumindest bei mir stellenweise so den Nervenkitzel so ein bisschen. Also irgendwie fand ich halt, hat echt Resident Evil 6 so stellenweise Game Design von vor 10 Jahren in modernem Grafikkostüm, was aber dann irgendwie dazu führte, was ich halt meinte, so beim ersten, einfach diese technische Limitierung, die halt dann einfach dazu führt, dass Sachen, die eigentlich nicht durch die Welt, die dort gezeichnet wird, entstehen, sondern halt mehr einfach durch die Mechaniken. Aber irgendwie fand ich das wieder negativ positiv. Ganz komisch. Seltsam. Ja, lass uns doch jetzt mal über das Spiel endlich reden. Resident Evil 6, 4 Kampagnen. Spoilerwarnung. Ach ja, stimmt, genau, die Spoilerwarnung. Stimmt, wollten wir ja noch voransetzen. Also liebe Leute, wenn ihr jetzt tatsächlich bisher noch kein Resident Evil 6 gespielt habt und es gerne machen wollt, ohne dass ihr irgendwas drüber wisst, dann hier eine dicke Spoilerwarnung. Wir werden jetzt ohne Hemmungen sämtliche Details aus dem Spiel preisgeben, was der Diskussion sicherlich gut tut, weil wir dann nicht immer über jedes Detail dann drumherum reden müssen. Wir denken aber, dass jetzt zu dem Punkt, also die richtig beinharten Fans, die werden sich das ja wahrscheinlich sowieso schon zum Release oder zumindest im letzten Jahr noch gekauft haben und gespielt haben. Und um mal ganz ehrlich zu sein, es ist nicht so mega schlimm, wenn man einige Spoiler drin hat. Also das Spiel lebt auch sehr stark durch die Action und ich glaube, wenn man ein paar Sachen weiß, ist es nicht so schlimm, oder? Was meint ihr? Finde ich eigentlich. Nö, auch. Also kleine Spoiler sind da wirklich jetzt nicht allzu schlimm. Also ich denke mal, wenn wir jetzt Kampagne für Kampagne durchgehen, dann kommen ja die großen Spoiler eh erst zum Schluss. Was meinst du, Arne? Ah, nix, ich habe nur wieder versaute Sachen gesagt. Da war es ja gut, dass ich darüber geredet habe. Unterhosen, bla bla bla. Sehr gut. Nein, also es ist wirklich jetzt nicht so mega schlimm, aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer jetzt mega Resident Evil Fan ist und das einfach nur aus Zeitgründen und nicht gespielt hat, wird sich jetzt natürlich ärgern, wenn wir verraten, dass Ada Wong ein Klon ist. So, jetzt habe ich es gesagt. lass uns doch mal kampagnenweise vorgehen. Also 4 Kampagnen, die sind alle relativ unterschiedlich, so vom Flavor her und von ihren Charakteren. Und die erste Kampagne beschäftigt sich mit Leon und Helena. Wie Arne vorhin schon angemerkt hat, die erste Kampagne ist tatsächlich eine, die sich sehr stark an den alten Teilen orientiert, vor allen Dingen an dem zweiten Teil, hatte ich den Eindruck. Bioorganische Waffen sind eine globale Bedrohung. Allen Nationen zusammen, wir tragen die Wahrheit ans Licht. Ich werde alles, um die Fakten offenzulegen, verursacht auf es wird Zeit, wenn wir überhaupt eine Chance haben. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Bleiben Sie, wo Sie sind. Herr Präsident! Den Präsidenten erschossen. Wiebel war schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Wie wirkt denn die Kampagne so insgesamt auf euch, Arne? Das war meine Lieblingskampagne. Direkt vorweg. Also das war die Kampagne, die auch jetzt, wo ich 3 Monate nach dem Spiel nochmal drüber nachdenke, die meisten nachhaltigen Momente irgendwie bei mir hinterlassen hat und auch den höchsten Spannungs- oder Gruselfaktor hatte. Also allein nur so Geschichten wie dieser Weg hin zu dieser Kirche über den Friedhof oder auch generell, wie der ganze Teil anfängt auf diesen, was war das, eine Schule oder was? Ich bin gerade nicht mehr sicher, aber auf dieser Campusparty oder eine Uni, genau. Es war eine Uni, ja. Auch diese komischen unterirdischen Bereiche, die es dann da gab, auf diesen komischen Holzpaneelen. Also da gab es relativ viele Momente, auch viel, viel mehr, als mir bei den anderen Kampagnen irgendwie hängen geblieben sind. Ich fand die atmosphärisch am dichtesten. Ich glaube, deswegen war es auch, oder ist es mein Favorit von den Kampagnen. Da möchte ich mich eigentlich direkt mit anschließen. Ich meine, es ging ja schon damit los, Leon und Ada sind somit meine Lieblingscharaktere, wenn es um Resident Evil geht, neben noch Jill, aber die kommt jetzt nicht drin vor. Und daher war natürlich schon die erste Kampagne deswegen super, weil erstmal Leon da war und dann auch die ganzen sehr atmosphärischen Level, also gerade die Uni fand ich sehr, sehr geil gemacht. Und vor allen Dingen hat man da ja noch die wirklich, ich sage jetzt einfach mal, klassischen Schlürf-Zombies, die so langsam auf dich zukommen und nicht so diese Militär-Zombies, wie sie später vorkommen. Ich mochte die Kampagne auch sehr. Ich glaube auch schon fast am liebsten. Hauptsächlich wegen dieser Chaos-Situation, die dann später in dieser Stadt ausbricht. Also man flüchtet ja aus dieser Uni, fährt dann ein Stück mit dem Auto und kommt dann in der Stadt an, wo dann die ganze Zombie-Carnage Apokalypse-Action abgeht. Stimmt, und, ja. Und das fand ich sehr beeindruckend gemacht. Boah, da kommen ein paar richtig schöne Einstellungen, wenn du da unten in dem Waffelladen bist und so, nein, ich lasse euch nicht hoch, macht erstmal die Zombies weg, was? Ja, herrlich. Das sind so Sachen, die auch wirklich halt an den zweiten Teil explizit erinnern, weil ich meine, wenn ihr zurückdenkt, da gibt es ja auch am Anfang diesen Autounfall. Leon kommt ja an seinem ersten Tag als Polizist in diese Stadt und wird dann direkt in den Autounfall verwickelt, steigt aus und alles brennt und er läuft dann quasi auch direkt in dieses Waffengeschäft rein, wo der Waffenhändler sich weigert, ihm zu helfen. Und das ist wirklich so eine ganz nette Referenz an die alten Teile gewesen, fand ich. Auf jeden Fall. Oder auch so atmosphärische Teile wie die Flucht aus dem Campusgelände über diesen U-Bahn-Tunnel. Mit diesen starken Lichtspielen, dass vor dir eine große, weit gezogene Kurve liegt und dahinter flackert irgendwie ein Licht und du siehst dann so langsam so die Schatten heranschlurfen und es werden immer mehr und immer mehr und du denkst dann schon so, oh Gott, ich habe noch 15 Schuss, wie soll das denn jetzt gehen? Und dann kommt dann zum Glück dann noch so ein Zug um die Ecke gerast und mäht dann alles nieder. Das ist so eine Einstellung wie bei 28 Days Later, da gibt's das. Genau, auch. Genau. Also ganz gut auch da mal von anderen Pop-Medien bedient. Jetzt hast du gerade ein wichtiges Stichwort gesagt, das können wir mal kurz einhaken. Die Beleuchtung von dem ganzen Spiel, alter Falter, fand ich sehr beeindruckend. Ja, insgesamt sieht es, wie ich finde, gut aus. Es ist halt klar, also es ist relativ eng so in deinem Bewegungsradien, die du so zu gehen hast oder kannst. Vor allem auch gerade am Anfang, wirst du ja schon fast extrem an die Hand genommen. Ich fand es aber irgendwie gar nicht so störend. Aber natürlich diese etwas eingeschränkten Areale ermöglichen dann halt auch eine entsprechend schöne Darstellung noch auch auf diesen 7 Jahre alten Kisten. Das war fand ich auch sehr beeindruckend, als ich den Titel dann geöffnet habe. Wobei ich ganz ehrlich von Capcom jetzt auch nicht weniger erwartet habe. Also ich muss sagen, auch wirklich die schönsten Abschnitte waren die, wenn es wirklich dunkel ist und es wurde viel mit Licht gearbeitet. Die hellen Abschnitte draußen im Sonnenschein, die sind dann nicht ganz so schick. Aber wenn es ein bisschen dunkler ist, auch gerade so in den chinesischen Gebieten, dann mit den ganzen Reklametafeln und so, das kann durchaus überzeugen. Ich fand vor allen Dingen auch, es gibt ja so ein paar Bereiche, wo du mit in so knietief hohem Wasser unterwegs bist und mir haben diese Lichtreflexionen sehr gefallen, die das Wasser erzeugt. Da war ich auch sehr überrascht, dass das, also ich habe sowas noch nie in einem ähnlichen Spiel gesehen, jedenfalls so in dieser Form. Das sah wirklich sehr schön und detailliert aus. Und ich finde diese, es gibt ja schon so ein paar Schwächen in anderen Bereichen in der Grafik, so die Texturen und sowas alles, aber ich finde, die Beleuchtung macht ziemlich viel wieder wett. Auf jeden Fall. Also gerade halt auch da, wo sie nicht ist. Stimmt. Und jetzt nochmal zur Kampagne. Ich fand Helena toll. Ich fand, sie hat ihren Namen nicht umsonst. Wirklich eine totale Kämpferbraut. Und sie passte perfekt zu Leon. Das absolut. Also ich habe sie sofort ins Herz geschlossen. Auch diese Geschichte mit ihrer Schwester dann noch passte perfekt. Also ein bisschen Drama und dann das Ganze, wir müssen das jetzt zusammen durchstehen, das passte alles. Ist jetzt ja ein neuer Charakter, der mit reingekommen ist ins Universum und hat es direkt geschafft, dass man ihn eigentlich nicht mehr missen möchte. Ja, fand ich auch. Da stimme ich einfach so zu. Und was mir schon in der ersten Kampagne aufgefallen ist, diese One-Liner. Die sind ja relativ furchtbar, aber irgendwie hat dann halt doch... Ich meine, man hat ja auch die Resident Evil-Filme durchgestanden. Mhm. Dann ist das ja schon fast wieder literarisches Quartett, was da abgeht. Ja, irgendwie gehört das aber auch so ein bisschen dazu. Ich meine, das hat Resident Evil ja immer wieder eingestreut, solche kleinen Gags und sowas wie, wir nehmen uns jetzt nicht ganz ernst. Ich habe stellenweise auch schon mal so ein bisschen lachen müssen. Also ich fand das jetzt gar nicht so verkehrt, dass das da manchmal ein bisschen flapsig ist. Wobei das, glaube ich, bei der... Nee, doch, es war die Leon-Kampagne, wo das auch am stärksten war irgendwie. Und natürlich später bei Jake. Jake. Im Kopf. Ja, Jake haut ja die ganze Zeit nur. Fand ich aber, ist eigentlich vom... Von den Typen her fand ich den ziemlich cool. Aber kommen wir später ja auch noch drauf zu sprechen. Genau. Ja. Also es ist ja bewusst sehr cheesy und so, ne? Also es hat ja schon so ein... Also die Filme überstrapazieren das vielleicht ein bisschen, aber ich finde ja, dass diese One-Liner-Dialoge, diese einfachen Sätze und diese... Sie reden ja eigentlich nur über Offensichtlichkeiten. Dann sagt Helena zu Leon, ruft ihm zu, wir müssen das Monster erledigen, bevor es uns tötet. Und du denkst, ja. Und Leon sagt dann so, genau, passen Sie auf, es ist echt gefährlich. Und vor dir steht echt so ein riesen 10-Meter-Ding so. Ist ganz offensichtlich das größte Monster ist, dass das je in dieser ganzen Kampagne auftaucht. Und es werden dann solche Sätze ausgetauscht, so die eigentlich völlig nichtssagend sind. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Und mich hat aber auch schon direkt in der ersten Kampagne, haben mich da ziemlich viele Sachen beeindruckt, was auch so die Monster betrifft. Ein Telefon. Und schon in der Kampagne sind ein paar Sachen aufgetreten mit Monstern und so, die mich direkt beeindruckt haben. Du stehst ja wirklich einigen riesigen Monstern gegenüber, wo du denkst, alter Schwede. Oder? Ich überlege, es ist so lange her. klar, die Endszene, die wird man eigentlich so schnell nicht vergessen. Oder die Endszenen, es gab ja dann doch noch mehr als... Das fand ich bei der Leon-Kampagne auch krass. Ich dachte dreimal, jetzt ist vorbei. Wie? Nein, immer noch nicht? Meine Fresse. Das fand ich aber irgendwie cool. Ja, was ich cool und zugleich aber auch nervig fand. Also man muss ja den wirklich Endgegner, den muss man ja gefühlte 100 Mal erledigen, bis er dann wirklich endlich tot ist. Er kommt ja immer wieder. Man muss ja ihn an so vielen unzähligen Orten platt machen. Aber andererseits war es schon witzig zu sehen, was den Entwicklern alles eingefallen ist, wohin er sich denn überall noch verwandeln kann. Das war ja wie ein Transformer. Der wird auf einmal zum T-Rex, dann auf einmal zu so einem riesigen fliegenden Mottenvieh. Keine Ahnung, was das genau darstellen sollte. Das war ja herrlich, was er alles für Formen annehmen konnte. Und ich finde diese ganze Transformation, also generell die Animation, wie Monster sich verwandeln und mutieren, ich fand, das sieht so eklig geil aus. Ja, diese Sachen, wenn gerade in den späteren Kampagnen diese Militärzombies kommen und du beschießt sie und auf einmal ein Arm verwandelt sich, wird so total muskulös und groß oder die Beine, ich weiß nicht, was waren diese komischen Sprungbeine, die kriegen können und solche Geschichten, da waren die ja extrem einfallsreich. Das ist ein Punkt, der mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Also generell der Einfallsreichtum oder fehlende Einfallsreichtum kann man dem Spiel auf alle Fälle nicht zur Last legen. Auch in allen Kampagnen durchgehen, auch was dann mal so On-Rails-Parts oder so angeht, da gibt es ja auch einige, oder auch die Action-Parts. Quicktime-Events gibt es ja auch ein paar, zum Glück nicht so viele, wie ich fand. Die waren aber immer irgendwie cool. Die waren halt sehr kinolastig und stellenweise halt auch so Story-unrelevant, generell irrelevant, aber... Sie haben halt trotzdem irgendwie das Ganze nochmal so aufgelockert oder hat echt nochmal Tempo reingebracht. Das stimmt irgendwo. Und davon hatte die Leon-Kampagne, finde ich, auch so die ausgewogenste Mischung irgendwie gehabt irgendwie. Also es hatte natürlich auch den Vorteil, dass du die Geschichte da zum ersten Mal erlebst und eine von vier Perspektiven auch zum ersten Mal dann auch wirklich so, sag mal, das ist so der Vorteil des, des Unbedarften. Ne? Du kommst da rein und siehst es zum ersten Mal und da überraschen dich einige Sachen natürlich noch am stärksten. Weil die anderen Kampagnen haben insofern den Nachteil, dass sie Ereignisse aufgreifen und dass es da Überschneidungen gibt. Und wenn dir diese Abschnitte nicht gefallen haben oder du die natürlich schon kennst, dann ist der Effekt, der Impact dann natürlich nicht mehr so groß wie beim ersten Mal. Ja, dann nervt dich doppelt dann halt auch. Ne? Ja, weil du gerade sagst, zum ersten Mal... Da ist eine Sache mir aufgefallen, die ich etwas eigenartig finde. Wenn du das Spiel dann zum ersten Mal startest, gibt es ja so ein kleines Tutorial, wo du eine Sequenz aus der Leon-Kampagne spielst, die erst noch deutlich später kommen wird, dann im eigentlichen Story-Verlauf. Und dann siehst du ja dann, wie Helena dann verwundet ist und du schleppst sie dann dahin noch zu dem Humvee und musst Heilkräuter holen und alles Mögliche. Hm. Später, wenn du dann in der Kampagne an diese Stelle kommst, ist die Szene auf einmal anders. Da geht's Helena relativ gut und man geht dann zusammen da lang und dieser Dramaturgie-Moment fehlt auf einmal, der im Tutorial-Part noch zu sehen war. Das ist etwas eigenartig, finde ich. Das stimmt. Das ist wirklich merkwürdig. Da gibt es auch keinen Grund, warum das so gemacht worden ist, ne? So richtig inhaltlich jedenfalls. Habe ich nicht verstanden, warum man, ich sag mal, die gleiche Passage hat, aber dann die unterschiedlich abläuft. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil ich hätte mir dann ja doch gewünscht, dass es läuft dann genauso ab, wie man es halt im Tutorial gesehen hat. Was ist denn, wenn ich mit einem anderen Teil zuerst starte? Haben die eigentlich auch so ein Ding davor? Das habe ich nicht probiert, keine Ahnung. Oh mein Gott! Soweit ich weiß, gibt es nur dieses eine Tutorial-Sequenz-Ding. Okay. Aber gut, die wird ja, also die Steuerung ist ja, wird ja auch immer am Anfang immer so erklärt und immer an so komplizierten Stellen, wenn so Quicktime-Events irgendwie einsetzen oder Verfolgungsjagden, dann wird auch immer schön eingeblendet, was man zu tun hat, falls man aus längerer Zeit dann wieder zurückkommt und nicht mehr weiß, was man drücken muss. Ja. Insofern stimmt eigentlich, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, warum. Naja, also aber ich hab die auch nacheinander gespielt. Ich habe von oben nach unten gespielt, weil ich dachte, irgendwie das macht am meisten Sinn. Und insofern, keine Ahnung, die anderen Kampagnen hatten sowas auf jeden Fall nicht. Nee, auf jeden Fall nicht. Naja, aber wollen wir mal weitergehen zur Chris-Kampagne? Da kann ich vorweg sagen, das ist die, die mir am wenigsten gefallen hat. Denn sie hat irgendwie die stärksten Call-of-Duty-Anleihen, was jetzt nicht unbedingt negativ sein muss, aber man ballert sich da so von einer Arena zur nächsten. Und sie hat mir insgesamt, nicht mehr so viel diese Abwechslung geboten und auch nicht so die interessantesten Charaktere irgendwie. Ich fand sie eigentlich eher, dadurch, dass es nur Soldaten sind, relativ uninteressant. Alle herhören! Die Aufgabe der BSAA ist es, den Bioterrorismus zu beenden. Das können wir nur schaffen, wenn wir zusammenhalten. Niemand ist entbehrlich. Ganz genau. Und auch wenn alle hier bereit sind, für unsere Sache zu sterben, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Lass dich zusammenfinden. Sorry, Sir. Niemand wird zurückgelassen. Nicht bei mir. Verstanden? Ja, yes, Sir. Ja, so mal auch leider dieser Part des Deckungsshooters nicht so richtig funktioniert hat. Man muss ja an einigen Stellen schon in Deckung gehen, um da nicht allzu viele Kugeln einzustecken. Aber ich finde, das war immer so ein bisschen krampfig von der Steuerung her. Also da spielt sich so ein Gears of War doch deutlich flüssiger. Und das stört da dann doch ein klein bisschen. Das war dann immer wieder ein Hindernis. Zudem, ich glaube, mit eines der ersten Level ist ja dann auch die Umgebung Europa. Die ist dann braun und grau und nicht so sonderlich hübsch. Ja, ich weiß nicht, es hatte so viele abschreckende Momente erstmal, wo ich eigentlich nicht mehr so richtig Lust hatte, es zu spielen, aber man will ja halt das Gesamtpaket erleben, also hat man sich dann auch durchgeboxt. Später wurde es ja dann, fand ich dann doch wieder interessanter, wo es wieder im asiatischen Raum spielte, aber gerade der Anfang fand ich, doch, der war schon schwierig. Es war halt echt so dieses Deckungsshooter Gears of War Zugeständnis in dem Teil. Aber wie du schon sagst, ist die Steuerung, die ja bei Resident Evil generell nicht immer so gut ist oder manchmal ein bisschen hakelig. Das war da schon nervig. Was mich aber bei der Kampagne am meisten genervt hat, ich fand das eigentlich ganz okay, mal Hirn ausschalten und halt einfach mal nur ballern. Auch wenn am Ende ich mich dann auch dabei erwischt habe, dass ich halt einfach von Tür zu Tür gerannt bin. Mir war es dann egal, wie viele Gegner da noch rumliefen. Was mich total genervt hat, was mir auch Max Payne 3 total versaut hat, ist diese Heulsuse von Chris. Meine Fresse. Weil halt nur am Rumnölen und meine Leute verloren und ich bin so schlecht und ich will das jetzt alleine machen und seinen Partner die ganze Zeit am Ankacken, den ich jetzt auch nicht so cool fand, ehrlich gesagt. Mhm. Weißt du, der kleine 25-jährige Superheld, der Chris Redfield wieder aufbaut, habe ich den nicht ganz so abgekauft. Das fand ich echt anstrengend. Als er dann endlich mal den Bogen kriegt und dann mal anfängt, wieder dann einigermaßen normal zu agieren und die beiden Best Bros sind bis in den Tod und so. Was ja auch so, gut, okay. Wo ich mich übrigens geärgert hätte, dass ich nicht den anderen Charakter genommen habe, weil am Ende kriegst du ja diese coole Transformation an deinem Arm da irgendwie, dein Partner. Wie hieß der nochmal? Pierce irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr. Okay, ja. Pierce. Das hätte ich gerne noch erlebt, aber ja, das fand ich schlimm. So, das hat mir so die erste Hälfte stellenweise, zumindest alle Zwischensequenzen, versaut. Hm. Ja, stimmt schon. Es hat diesen Moment, wo der auf einmal total fertig ist und er erstmal wieder aufgepäppelt werden muss. Man sogar das Gefühl hat, er hat irgendwie alles vergessen, was er jemals gemacht hat. Das ist irgendwie ein bisschen sehr eigenartig gewesen. Voll. Vor allen Dingen, wenn man ihn noch im fünften Teil gespielt hat und als den harten Kerl kennt, den nichts erschüttern kann, sich sämtlichen Zombies in den Weg stellt und gegen Matrix Wesker gewonnen hat und dann sowas. Ja, dann auch mit so einem Schokomädchen abhängt und dann sitzt er da heulend in dieser Knappe rum. Ja, ich fand das auch etwas sehr rührselig. Also es ist aber so auf eine Art, die mit dem man nichts abgewinnen kann, ne? Weil man denkt irgendwie, warum? Der Typ hat doch alles. Der kann eigentlich nichts, ne? Das stimmt schon. Also wenn man seine Geschichte kennt, dann denkt man sich, wieso? Wieso hat er diesen Absturz? Es werden ja auch irgendwie so Gründe und Charaktere eingeführt für diesen Absturz, die ja sonst in der Serie nicht vorkommen. Man hat es ja wirklich jetzt extra für diesen Teil erfunden. Da wird ja irgendwie so ein Einsatz ins Leben gerufen, den es eigentlich nie gab, so vorher in den vorherigen Teilen. Und es werden ja auch so andere Rookie-Charaktere eingeführt. Da gibt es ja diesen einen, der die Geschütztürme am Anfang entschärft. Genau, ja. Und aber du baust ja keine Verbindung zu ihm auf, weil dich diese Menschen wirklich null interessieren, weil sie wirklich sehr wenig Charakter irgendwie haben, fand ich. Ja, die ganzen anderen Kollegen, seien wir doch mal ehrlich, sind doch nur dafür da gewesen, um dann immer wieder zu sterben für Dramaturgie. Ja. Also du wusstest ja nur, das einzige Mitglied, was da bleiben wird, ist dein Chorpartner, weil zwangsläufig muss er das Spiel ja zu zweit spielen können, das heißt, ihm kann nichts allzu Schlimmes passieren. Aber die ganzen anderen Leute, die immer mal mit dir mitlaufen, da war klar, die werden jetzt hin und wieder dann doch mal draufgehen. Das war ja das Schöne, als man diesen Kampf gegen diese Schlange hatte und du hattest diesen einen Typen mitlaufen, der dann immer wieder gerade noch so entkam und ich dachte irgendwann so, hey, der schafft das. Auf einmal, bam, ach, Mist, er ist doch weg. Ja, und ich fand aber hier sehr lustig, hier übrigens fand ich die One-Liner fand ich sogar fast noch besser. Also nicht, weil sie lustig waren, sondern weil sie so selten doof waren. Also es gibt da wirklich diese eine Stelle, wo die Rakete irgendwie gestartet wird und dann geht dieser Nebel in der Stadt los in China. Ja. Also eine eigentlich ganz coole Szene. Und dann ist es ja so, dass der Leon versucht, den Tod von Ada Wong zu verhindern, weil er total verknallt in die Frau ist. Und dann gibt es irgendwie über Funk, sagt Chris dann, Leon, ich muss dir was sagen. Und dann gibt es echt diesen Kamerazoom auf sein Gesicht. Zoom, zoom. Ada Wong ist tot. Umschnitt zu Leon. Zoom, zoom. Roger. Und die ganze Kampagne ist voll solcher großartigen Szenen. So. Weißt du, wo dieses tumbe Soldatentum so plötzlich unfreiwillig komisch wird, weil die Leute halt so harte Sachen sagen. So. Dann sagt der Pierce, ruft dann Chris irgendwann zu, so, dieses Ding will einfach nicht sterben. Und Chris dann so, muss es aber, es darf hier nicht raus. Stimmt. Das ist schon witzig. Mann. Und ganz ehrlich, dieses letzte Monster, der Endgegner, hat mir aus im ganzen Spiel eigentlich am besten gefallen, weil ich fand, das ist irgendwie so ein riesiges Wassermonster-Zombie-Gedöns. Und dieses, ich mag die schleimigen Sachen bei Resident Evil 6 sowieso am liebsten, aber das Ding war halt schleimig. Fetisch. Jetzt kommen hier gleich noch Tentakel und so weiter und dann ist es ganz unten durch hier. Aber es hatte Tentakel. Aber richtig eklige auch. Ich meine, die Endgegner sind ja richtig herbe animiert, aber bei dem habe ich wirklich gedacht, sie haben wirklich diese schleimige, diese Tentakeln, die so um sich winden und auch über den Boden gleiten und eine Schleimspur hinterlassen, wirklich perfekt animiert. Und dann gibt es da so eine Stelle, wo dieses Ding nach einer Verfolgungsjagd irgendwie in so einer Luke stecken bleibt und in der Mitte zerteilt wird. Und dann kämpft es nur noch so mit dem Oberkörper und unten laufen die Gedärme irgendwie noch raus und so. Und ich fand, das war super geil gemacht. Wobei also eklig darstellen konnten sie es auf jeden Fall, aber ich fand das ja auch schon alleine heftig bei dem Endgegner aus der Leon-Kampagne, wenn er sich so transformiert hat, der ist ja mehr oder weniger so kastenförmig immer auseinandergezogen worden. Alleine diese Sequenzen, so eklig sie waren, so schön war es aber auch gleichzeitig wieder. Fetisch! Kasten! Wobei ich fand den Tentakel-Schleim-Endgegner den fand ich beeindruckend visuell, vor allem auch, wenn du diesen Turm da hochläufst. Wobei ich da die ganze Zeit immer verreckt bin, weil ich nicht die optimale Route gelaufen bin, die das Spiel dann immer wollte, sondern dann immer so einen Ticken zu weit rechts oder links und dann fehlte mir immer so ein halber Meter oder so, aber egal. ich fand den, das Finale von dem, wo der halt schon zerteilt ist, das fand ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen schwach. Bei der Leon-Kampagne hatte ich immer das Gefühl, dass ich an der Grenze der Munition, des Munitionsvorrats irgendwie war. Was ja vielleicht auch daran liegt, Leon ist ja primär immer nur mit normaler Pistole unterwegs. Du kannst, glaube ich, zwei ausrüsten noch parallel oder so, aber normalerweise MG und Shotgun und so ein Kram, was du so findest, das behandelst du dann schon irgendwie so wie ein teures Gut, weil das ist relativ selten in der Kampagne. Und stellenweise kommst du da halt echt an deine Grenzen. Und ich fand halt bei der Chris-Kampagne, du läufst ja die ganze Zeit mit deiner verdammten Riesen-MG da rum und ballerst halt alles weg. Und das fand ich halt auch beim Endgegner irgendwie störend, weil ich hatte relativ viel Holz noch so dabei, relativ viel Munition irgendwie. Und das ging mir dann irgendwie so schnell vorbei. Das war halt wieder dieses einfach draufhalten. Es gab einen Kniff am Ende noch irgendwie, habe ich noch im Kopf. Der aber jetzt auch nicht irgendwie so berauschend war. Das fand ich bei dem Kastentransformationsendgegner. wie hieß der Typ eigentlich nochmal? Simmons. Simmons, genau. Das fand ich da irgendwie einen Ticken besser, weil da ja auch mehr Variationen durch seine verschiedenen Formen irgendwie war. Also da fand ich besonders die Motte recht beeindruckend. Das fand ich ein bisschen schade irgendwie. Das war dann so, bumm, ah, jetzt ist er tot. Fandest du es auch so, Andreas? Tja, ich könnte jetzt natürlich wieder das Argument anführen, dass ich es bei der Leon-Kampagne ein bisschen zu häufig fand, wie der immer wieder gekommen ist. Also von daher, ich glaube, mich hätte es gestört, wenn du schon wieder so einen Endgegner hast, der über zwei Kapitel hinweg dich ständig begleitet. Also insofern fand ich das ganz angenehm, dass sie da gesagt haben, der hat jetzt nicht ganz so viele Phasen. Ich meine, wenn wir jetzt gleich in die dritte Kampagne kommen, da läuft uns ja der Endgegner ja schon wirklich seit Level 1 hinterher. Oh, gute Überleitung. Wollen wir doch direkt mal weitermachen mit der dritten Kampagne. Mit Jake und Birkins Dings. Wie hieß sie? Sherry, Jake, genau. Und Sherry. Interessant übrigens, dass Sherry Birkins ist ja dieses kleine Mädchen, das die im zweiten Teil gerettet wird von Leon und Claire. Und sie taucht dort auf, ist eine junge, erwachsene, attraktive Frau und im Auftrag der Majestät unterwegs. Nein. Aber auf jeden Fall für irgendeine geheime Organisationsgedöns. Also ich bringe die Namen immer durcheinander. Und das fand ich ganz cool, dass sie so einen alten Charakter dann wieder aufgegriffen haben. Und ich fand persönlich, dass Jake ist ja der Sohn von Wesker. Ja. Dem Typen mit der Brille, der seine Matrix-Moves irgendwie hat. Und ich fand, die beiden haben ein sehr schönes Duo abgegeben. Okay, eins noch vorweg. Ich will 200.000 sofort, plus 200, wenn's vorbei ist. Oh, und BOWs kosten extra. Weitere 1.000. Für jede. Ich bin nicht hier, um sie anzuheuern. Was? Was willst du denn? Ihr Blut. Vom Roten Kreuz, oder was? Nein, hören Sie, diese Dinger, die uns angegriffen haben, sind mit einem neuen Virus infiziert. Dem C-Virus. Hm? Sie haben sich gerade eine Dosis davon verabreicht. Es hat bei Ihnen nichts bewirkt, weil Sie über Antikörper verfügen. Im Moment kämpfen wir gegen einen globalen Bioterrorismusangriff und wir brauchen dringend einen Impfstoff. Wir brauchen Sie, Jake. Wir brauchen Ihr Blut. $50 million. Was? In bar. Nicht verhandelbar. Dafür kriegt ihr eine ganze Flasche. Das stimmt, das sind ja jetzt unsere Mutantenkumpel. Der eine jetzt hier als Sohn von Wesker, der alle vermöbelt mit seinen Fäusten, statt mit seinen Waffen zu kämpfen. Und Sherry hier als die Heilerin, die sämtliche Verwundungen einfach so wegsteckt. Ich fand tatsächlich auch Jake als Charakter, wenn wir mal auf die großartigen Dialoge eingehen, am unterhaltsamsten. Das ist halt einfach so deine typische Actionfilmsau, so ein bisschen Bruce Willis mit ich weiß nicht noch was reingemixt. Hat immer irgendeinen blöden Spruch und mir ist eigentlich alles egal und ah, Zombies, boah, voll lästig, ey, geh weg da und ich muss jetzt hier durch und das Mädchen da durchbringen und ich will noch meine Kohle haben und, oh Gott, ein riesiger Gegner, ja, voll anstrengend, das nervt jetzt auch irgendwie und alles kaputt hauen und eines habe ich so, man kommt dann zu ihm an und so, ah, dein Blut ist total wichtig, wir brauchen dich und was sagst du, rettest du hier die Menschheit? Ja, was kriege ich denn dafür? Ich bin Söldner, ich möchte Geld. Das fand ich ehrlich. Fand ich ganz angenehm, dass das da halt mal auf die extrem lockere Schulter genommen wurde. Ich finde, der hatte so was Schnippisches irgendwie, ne? Mhm. Der hat immer so Sprüche, so lockere Sprüche gelassen, die komischerweise aber nie richtig deplatziert wirken. Also das hat mich wirklich gewundert. Sie haben wirklich immer den guten Ton getroffen und auch in so Situationen, die in den anderen Kampagnen wesentlich ernster rüberkommen, hat Jake einfach nochmal so einen coolen Spruch auf Lager. Und ich fand, es unterstrich auch so ein bisschen an deinen Spielstil, wo du bei Leon doch relativ vorsichtig zumindest am Anfang so durchgingst. Und wenn du es in der Reihenfolge gespielt hast, hattest du ja bei Jake mittlerweile geblickt, wie die Mechaniken und so weiter funktionieren. Und du, zumindest bei mir war das so, dass ich auch so ein bisschen draufgängerischer da lang ging. Also mit weniger Zurückhaltung durch die einzelnen Bereiche und auch generell den Gegnern, dadurch, dass er ja so stark auch im Nahkampf ist, halt dann auch einfach mal direkt hingelaufen und auf die Fresse gegeben habe. Und das unterstreicht der Charakter auch ganz gut. Also der funktioniert halt auch so. Der ist ja von seinem Typ her auch so direkt. Das fand ich irgendwie gut. Ja, der hat ja auch wirklich ein paar schöne Nahkampfangriffe und das habe ich auch gerne genutzt, um Munition zu sparen. Dann einfach in den Gegner rein, drauf losprügeln, bis die Ausdauer aufgebraucht ist und erst dann wieder die Waffen rauspacken. Und ich fand, mir war die Birkins sehr sympathisch. Irgendwie fand ich das bei ihr von den ganzen Animationen und so, das Gesicht auch sehr gelungen war. Also man konnte hier wirklich immer sehr gut ablesen, was so in ihr vorging, ohne dass sie überhaupt was sagen musste. Irgendwie waren die Augen sehr ausdrucksstark. Also wenn man zu vergleichen mit anderen Figuren, wie zum Beispiel Helena, die ist zwar kampfstark und so, aber man hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, diese Emotionen zu interpretieren. Und bei Birkins hatte ich überhaupt gar nicht irgendwie Schwierigkeiten. Und wobei ich die aber insgesamt fand ich die aber generell ganz gut, oder? So die Animationen der Charaktere oder die, also gerade in den Zwischensequenzen, dieses ganze Gesichtsanimationszeug. Mhm, ja, sehr. Also da war Capcom aber schon immer gut. Also seit Teil 4 irgendwie, da habe ich so gestaunt, als es damals auf dem Gamecube über den Bildschirm lief, habe ich gedacht, nee. Das ist niemals in Echtzeit gerendert oder so. Und dann hatte ich irgendwie das Spiel durchgespielt und ein anderes alternatives Kostüm angezogen. Und dann hatte Leon tatsächlich dieses alternative Kostüm in den Zwischensequenzen an. Und ich, nein, das ist nicht wahr. Und dann habe ich dann mich später reingelesen und sie haben wirklich sehr viel Energie und Zeit darin aufgewendet, diese ganzen Sachen in Echtzeit abrechnen zu lassen. Und das ist total irre. Vor allen Dingen, weil das immer dann aus einem Guss wirkt. Du hast diese Spielszene, die direkt in dieses Video überblendet. Und es macht so einen wunderbaren, sauberen Schnitt da rein. Und sie haben es wirklich schon richtig schön gemacht, dass das auch stimmig wirkt und jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, gruselig oder Videosequenzen aus der Hölle oder so. Nee, keine Ahnung, das war schon immer auf einem ganz guten Niveau. Da gibt's echt, also ich finde auch, dass, also da habe ich wirklich gedacht, bei vielen Zwischensequenzen, gerade bei den Action-Sachen, dachte ich immer, wenn der Paul Anderson, sich da mal ein paar Sachen abgucken würde, dann würden seine Filme wahrscheinlich nochmal einen Tick besser werden. Mhm. Auf jeden Fall. Weil so in Sachen Schnitt und Kameraeinstellung so, klar haben die, die Leute bei Capcom den Vorteil, dass sie alles am Computer erstellen und dann deshalb filmtechnisch jetzt so weniger Schwierigkeiten mit besonders exquisiten Kamerafahrten und Winkeln haben, klar. Aber ich finde so, was die Geschwindigkeit und auch so dieses Posing angeht, dieses Figuren-Posing ist ja unheimlich wichtig bei Resident Evil, weil die Figuren so als Helden herausgestellt werden und so, was ja besonders bei Ada Wong sehr stark hervortritt, dass sie halt immer irgendwie noch cool aussieht, wenn sie irgendwelche Moves macht. Und das gelingt denen von Capcom einfach unglaublich gut. So. Und selbst wenn die Leute stürzen und 3-4 Etagen runterfallen und dann wieder aufstehen, stehen sie danach wieder aufrecht und es sieht aus wie ein Michael Bay-Shot. Ja, stimmt. Und das ist eigentlich ganz cool. Und ich fand, Birkins mochte ich wirklich sehr. Die war halt einfach niedlich. Quirlig. Und weil Jake ja eigentlich so der harte Typ ist, mit Namen im Gesicht und ne, der Kämpfer, sich zwischen den beiden eigentlich so eine ganz nette, unterschwellige Romanze entwickelt, fand ich. Ja, die glichen sich ganz gut aus auch so gegenseitig. Das war ganz gut, wo Leon und Helena relativ ähnlich irgendwie waren, doch vom Typ, fand ich. was auch spannend war. Mhm. Und Chris und Dingens müssen wir ja nicht so weiter erwähnen, die Bromance. War eher furchtbar. War das da wieder durch die Gegensätze sehr spannend. Auf alle Fälle. Captain, nein, ich gebe dich nicht auf. Ja, genau. Oh je. Ja, aber wir haben vorhin über den Endgegner gesprochen und sie haben in der dritten Kampagne wirklich eine coole Idee gehabt. Und zwar wollten sie den Nemesis, der in dem dritten Resident Evil Teil ja so eingeführt und gezeigt wurde, dann wieder aufleben lassen sozusagen. Und du hast dann so eine Art unbesiegbaren Gegner, der dich durch die ganze Kampagne hinweg über 6-7 Stunden lang verfolgt, bis du ihm am Ende endlich gegenübertrittst. Und wie fandet ihr das so? Ich muss sagen, es hat natürlich diesen Nachteil, dass wenn du immer in Arealen auf ihn triffst und alles an Munition auf ihn ballerst, du weißt natürlich immer, du wirst ihn jetzt an diesem Punkt noch nicht besiegen können, weil du noch nicht am Ende des letzten Kapitels bist. Das ist natürlich immer so, es nimmt ein bisschen was raus, finde ich. Du weißt, egal wie gut du dich anstellst, du kannst es nicht schaffen. Das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Auf der anderen Seite sind dadurch aber auch ein paar wirklich sehr spannende Momente entstanden. Also ich meine, noch irgendwo in so einer Eishöhle drin gab es so eine Sequenz, wo man sich ganz leise fortbewegen musste. Wenn er einen hört, hat er einen sofort platt gemacht. Und das wiederum fand ich eine sehr atmosphärische Sequenz, wo ich auch richtig Spaß dran hatte, mich an ihm vorbeizuschleichen, ihn so ein bisschen in die Irre zu führen und so weiter. Da fand ich, davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt von solchen Sequenzen. Es ist ja meistens darin ausgeufert, er kommt an und man feuert mit allem, was man hat, auf ihn. Und weiß, er wird irgendwann wiederkommen, selbst wenn er irgendwo aus hohen Höhen runterfällt, explodiert oder sonstiges, du weißt, er wird es eigentlich immer überstehen. Und erst wenn er ihm am Ende dann im Faustkampf ihm gegenübertritt, dass es dann langsam dem Ende zugeht. Erst wie Mike Myers aus Halloween. Ja, das kann man ganz gut so beschreiben, denke ich. Unkaputtbar, nie zu zerstören, kommt immer wieder. Ja. So oft, wie es die Filmreihe braucht. Genau. Ja. Anne? Ich fand den anstrengend tatsächlich. Ich fand aber auch die dritte Kampagne am anstrengendsten. Ich fand, die hatte halt tolle Momente, eben durch dieses Charakter-Duo. Ich fand auch das fast am stärksten. Aber ich fand halt, dadurch, dass es jetzt mittlerweile die dritte Kampagne war und du halt dieses Backtracking zum dritten Mal irgendwie hattest in viele Bereiche. Und den Endgegner, der wird ja quasi, wenn du die, sagen wir mal, von den Entwicklern wahrscheinlich anvisierte Reihenfolge spielst, wird er ja schon mal in der Leon-Kampagne angeteasert, wo sich die beiden überschneiden. Hm. Wo ich den Kampf noch sehr, sehr spannend fand, aber wie du schon sagtest, irgendwie der Vorteil des Neuen, fand ich ihn da mit jedem Mal immer ermüdender irgendwie. Aber auch die Gesamtkampagne habe ich gemerkt. Kann aber, wie gesagt, auch daran liegen, dass mich einfach dann dieser enorme Umfang, den ich eigentlich als Pluspunkt werten würde, dann sich für mich dann doch wieder irgendwie zum Negativpunkt entwickelt hat. Ich habe so über die letzten ja schon Monate oder fast Jahre gemerkt, dass je kompakter Spiele meistens, desto besser gefällt mir das. Also ein ganz krasses Beispiel war jetzt Darkness 2, was irgendwie so das Ganze in 4-5 Stunden runterrotzen. Mhm. Aber ich fand das total großartig, weil das halt, das verliert nicht das Pacing irgendwie. Ich fand das echt gut, das Ding. Und da hatte ich das halt manchmal. Also zum Beispiel auch die Stelle, wo die Andreas gerade ansprach, wo man in dieser Eishöhle ist und man schleicht sich da halt ein bisschen rum. Das fand ich tatsächlich für mich so ein bisschen anstrengend, weil ich wollte doch dann, dass es da jetzt irgendwie mal weitergeht und bin da auch an meiner eigenen Ungeduld so eigentlich gescheitert, stellenweise, dass er mich dann immer wieder entdeckt hat und ich einfach so, oh nee, kein Lust, bumm, tot, ah scheiße. Da hing ich echt lange dran an dem Part zum Beispiel. Ja, ging bei mir so ein bisschen in die andere Richtung, aber ich glaube, das ist auch stark irgendwie so Typen, Gamer-Typ abhängig. Ja, also wo ich auf jeden Fall dir zustimmen möchte, ist, das Backtracking hat mich ein bisschen gestört. Also ich sag mal, man muss dann in der dritten Kampagne einige Stellen spielen, die man schon vorher einmal gesehen hat. Einmal das, was du gesagt hast, wo man auf Leon trifft, aber auch schon in Europa, wo man dann auf einmal auf Chris trifft, ist dann auch eine Sequenz, die man schon aus der einen Perspektive gespielt hat, die man dann jetzt nochmal spielt. Das finde ich dann so ein bisschen anstrengend. Wenn man es doch schon einmal gemacht hat, die Sequenz, wäre schön gewesen, wenn man das in einem Video so irgendwie abhandelt. Aber es hat mit eines meiner Lieblingslevel mit drin, die Kampagne, Nämlich, wenn man da in diesen Forschungslaboren oder was das da genau aufwacht, man ist dann in diesen komplett weißen Räumen unterwegs. Ich finde das irgendwie so geil. Es fehlt eigentlich jegliche Farbe. Es ist irgendwie alles weiß. Und ich glaube, ein, zwei Stellen waren dann mal hier so ein bisschen rot. Und ich fand das extrem geil, so vom Design her, vom Stil her. Da hätte ich gern noch ein bisschen länger drin mich bewegt. Bei mir war das so, dass ich am Anfang, das fängt ja auch wieder in Osteuropa an, und ich war dann so ein bisschen, nicht schon wieder dieser Chris-Part. Und das Spiel macht diesen Fehler, dass du, es gibt einen Kampf gegen diese BOWs, die von Hubschraubern abgeworfen werden. Mhm. Total abgefahrene Idee übrigens. Und diesen Kampf fand ich nicht so gut. Der wird zwar von so gut inszeniert, im Sinne von, dass die Zwischensequenzen cool aussehen, aber er macht nicht wirklich Spaß. Das hat mich bei der Chris-Kampagne schon ziemlich gestört. Und du musst halt, weil Jake bei diesem Teil mit dabei ist, diesen Teil dann quasi nochmal spielen, was ich komplett unnötig irgendwie fand. Und deswegen war ich so die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde so ein bisschen ja, enttäuscht, demotiviert, weil ich dachte, nee, das ist dasselbe in grün und so richtig viel Neues gibt es jetzt irgendwie nicht zu sehen. Und erst als dann der Hubschrauber in den Bergen abstürzt und du diese Schneelandschaft hattest, da fand ich das richtig cool. Ich fand zwar, dass dass das Pacing nicht mehr ganz so straff war wie bei den anderen Kampagnen, aber mir haben dann so Elemente wie diese Eishöhle oder das, was du sagst, Andreas, diese weißen Laborumgebung, die haben mir doch eigentlich sehr gefallen und sie stehen ja auch in starkem Kontrast zu dem Rest. Wo es dann am Ende wieder nach China ging, da dachte ich so, okay, jetzt wird es wieder ein bisschen langweiliger, weil du diese ganzen Sequenzen schon irgendwie kennst und so. Und ich finde, diese Überschneidungen sind auf dem Papier eine coole Idee, aber sie hätten irgendwie, also diese Arena-Kämpfe gegen die Monster, die haben mir dann im Endeffekt nicht so gut gefallen und das habe ich bei Jake am stärksten bemerkt. Ja, ich fand, das stimmt eigentlich, man muss am Anfang echt knabbern. Mhm. Es ist halt fast zu überlegen, ob man Leuten, die das Ding zum ersten Mal spielen, halt echt irgendwie eine alternative Route irgendwie, also dass man vielleicht mit Leon anfängt, dann Jake und dann erst Chris. Weiß ich aber auch nicht, ob das so viel bringt, aber allein, dass dieser Einstieg genau mit diesen BOWs dann irgendwie, BOWs irgendwie ist, was auch das Problem ist, halt so, was wir schon ansprachen, so Game Design Anfang des Jahrtausends, weil die Szene ja eigentlich nur dadurch aufrechterhalten wird, dass du auf diesen blöden Bombenentschärfer warten musst, oder Bombenleger in dem Fall. Mhm. Was ich eine furchtbare Spielmechanik finde, dieses Warten auf Leute und dann irgendwie Stellungen halten, das macht es echt anstrengend. Gerade als Jake dann nochmal, weil wenn du mit dem Chris da durchläufst, dann kannst du da irgendwie noch relativ gut alles wegballern. Mit dem Jake bist du da ja ein bisschen beschränkter, weil halt auch wobei, hat er nicht auch eine MG? Ich habe mit dem so viel immer nur Leute verkloppt, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Also er findet auf jeden Fall eine MG, ich weiß nicht, ob er die an dem Punkt schon hatte. Ja, ich glaube, da hat er noch eine normale Schusswaffe oder so. Pistole, glaube ich. Ja, aber das stimmt, also die Eislandschaft, die fand ich halt auch, ist mit den paar Sachen in der Leon-Kampagne, die auch atmosphärisch tollste, weil du hast super geringe Sichtweite. Es ist halt einfach stockfinster. Du stapfst da durch kniehohen Schnee. Von überall kommen halt immer mal wieder Gegner. Du kannst nicht genauso einschätzen, von wo. Vor allem, weil du ja halt auch so wenig siehst. Du hast diese einsame Berghütten-Atmosphäre, weil du ja auch dann du musst Schlüssel, glaube ich, finden, ist das richtig? Nee, gar nicht wahr, so Chips, die diese Informationen enthalten und die ja dann auch da verteilt sind komplett über dieses Areal. Und dann hast du auch noch diese kleine Jetski-Einlage, die ich dann wieder genau richtig fand, weil sie dann wieder Tempo reingebracht hat. Dann lebt die Kampagne dann auch wieder auf. Das stimmt. Diese Sequenz mit der Lawine, die war schon ganz nett. Ja, auf alle Fälle. Aber ich fand es stärker als die Chris-Kampagne, muss ich sagen. Also bei der Chris-Kampagne ist mir am Ende eigentlich nur diese Szene mit der Schlange so richtig positiv im Gedächtnis geblieben und der Endgegner. Diese unsichtbare Schlange, die man durch das Haus hindurch verfolgt, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ansonsten habe ich dann erstmal nur so einseitige Ballerei irgendwie im Vordergrund gehabt. Und bei Jake war einfach ein bisschen mehr Persönlichkeit, also auch durch den Charakter irgendwie einfach mehr Persönlichkeit irgendwie mit drin. Und ich mochte das insgesamt von der Dynamik eigentlich lieber. Mhm. Jo. Aber und der Tentakel-Schleimmonster darfst du nicht vergessen. Genau. Aber der Nemesis hier hatte ja schon wieder ganz anderes Design, was ich auch cool fand. Also er hatte ja wirklich so dieses, das war ja irgendwie so ein Klumpen, irgendwie so ein, kann man ja irgendwie so als so ein Quasimodo-Typen, so einen deformierten, großen, klobigen Typen, der dann so Metallerweiterung irgendwie hatte. Und ich fand besonders fies, wenn du gefangen genommen worden bist von ihm, also wenn er dich in seinem Griff hatte, dann sind da diese einzelnen kleinen Metallspitzen so in den Körper so reingegangen so und haben dich quasi so festgehalten. Und ich habe mich immer gefragt, wie überleben die Leute das eigentlich? Das ist so eklig. Das sollten ja wie so eine Art kleine Probennehmer oder irgendwie Spritzen oder so sein, die dann irgendwie da die ganze Zeit in dich reingerammt werden. Das sieht immer so eklig aus. Ja, das fand ich, also ich fand ihn vom Design schon echt cool und ich hatte schon ein bisschen Schiss. Also du hattest ja im vierten Teil so diesen Nemesis mit der Kettensäge, der kam ja auch im fünften wieder vor. Und das wäre dann ja wieder alt gewesen, hätte man das nochmal benutzt. So. Und, wobei, es gibt ja den Kettensägen-Zombie, den man auch mit mehreren Gruppierungen ja im Spiel sehen kann. Ja, den gibt's aber in der Kampagne ja jetzt nicht, ne? Oder? Bei Jake habe ich den nicht gesehen. Ich bin da überlegen. Also mit Ada war der auf jeden Fall da mit... Doch, oder? Gibt es nicht so eine Sequenz, wo die mit diesem Floß unterwegs sind, die beiden? Ach, und ja. Der wird doch dann am Ende in diesen Rotor dann reingeworfen. Stimmt. Jake hat eh so ein paar exotische Gegner auch noch, ne? Ganz am Anfang der Kampagne sind ja auch noch diese komischen, was waren das? Vogelfiecher? Nee. Diese komischen Echsen oder so. Ich kann mich gerade nicht mehr genau dran erinnern. Da waren auch so ein... Da habe ich halt erstmal so ein bisschen komisch geguckt, so, hä? Ich meine... Resident Evil war ja auch immer dafür bekannt, dass dann da irgendwie so Sachen mal reingeworfen werden, die halt irgendwie so gegnertechnisch irgendwie schwer ableitbar sind. Ja, der Witz ist, es gibt so ja diesen Überraschungs-Eye-Move, wenn du die dann beschießt, dass sie hin und wieder so versteinern, sich in so einen Kokon einhüllen und du weißt nicht, was jetzt gleich rauskommen wird. Da gibt es ja diese Gorilla-ähnlichen, dann diese Echsen-ähnlichen, also auch sehr aus dem Tierreich haben sie sich da wieder bedient. Das fand ich schon bei der Chris-Kampagne sehr cool. Da gibt es irgendwie einen Moment, wo du in so eine verlassene Villa reinläufst. Und da gibt es dann so ähnlich wie bei dem Herrenhaus so einen Saal, wo links und rechts so runde Treppen hochführen. Und das war dann auch so gelblich beleuchtet, so dass man merkte, das war früher mal wahrscheinlich ein prunkvoller Eingangssaal, ist jetzt aber total verwahrlost. Und du hast dann überall diese Konkons stehen. Und sie haben wirklich so eine schöne Kamerafahrt genommen, dass die Charaktere den Raum betreten, die Tür so aufschießen, der Trupp geht rein und verfolgt die Leute über die Schulter hinweg und du siehst dann das komplette Ding und das ist alles übersät mit diesen Konkon-Viechern, die dann später natürlich ausbrechen und das fand ich ziemlich cool. Auch da wieder diese, ich finde, also wie es animiert ist, ist irre. Ich finde total gut, fand ich zum Beispiel diesen Gegnertyp, der diese Motte war, wo aus dem Mensch dann aus den Beinen die Flügel rauswachsen, das was noch Mensch ist, irgendwie umgedreht wird, sodass der Kopf quasi unten ist und das dann im Gesamten dann diese Motte ergibt. Ne? Also, dass du als Oberkörper dieses Insekt hast und als Unterkörper dann halt noch so halb Mensch. Und das war so grotesk. Das hat mich sehr beeindruckt, fand ich richtig gut gemacht. Oder auch die Viecher, die an der Decke lang krabbeln. Ist das nicht die Schlangenszene sogar? Ist das nicht das Haus? Ja, stimmt, gut. Die sich so ganz komisch verformt haben und dann so spinnenartig überall an den Wänden und Decken lang krabbeln können. Also muss sagen, also die Fantasie, die Entwickler da bewiesen haben, also das ist wirklich so mit eines meiner Highlights, würde ich sagen, was die Gegner alles machen können im Sinne von Mutationen. Boah, was ich richtig eklig fand, war bei der Leon-Kampagne, da gibt es so einen Teil auf einem Fischmarkt, der natürlich verlassen ist und dann kommt so ein Gegnertyp, der hat so was Kaulquappenartiges, nur dass so einzelne runde Körperteile sich zu einem humanoiden Wesen zusammenformen und wenn du den beschießt, dann fällt der auseinander, aber die Einzelteile bewegen sich immer noch fort. Aber das Ding fand ich so lästig, weil du kannst es ja nicht besiegen, es baut sich ja immer wieder zusammen. Erinnert ein bisschen an Resident Evil 4, da gab es auch solche Gegner, aber da konnte man zumindestens dann mit Scharfschützengewehren, Infrarotsicht, konnte man diese kleinen Schwachpunkte von den Gegnern erledigen, dann konnten auch die dann sterben. Aber hier hast du so eine Möglichkeit nicht. Da gibt es ja nur in manchen Quicktime-Events die Möglichkeit, dann so ein Vieh dann mal für immer loszuwerden. Aber dann, sonst wirst du ja echt von denen die ganze Zeit behagt. Sind echt fies, die Dinger. Boah, aber ich fand das sogar gut. Also mich hat es nicht genervt. Ich fand, irgendwie haben sie da alle richtigen Buttons bei mir gedrückt, weil die Musik, die Streicher, die machen im Hintergrund so quirlige Geräusche, so wii, wii, wii, wii, und dann wuchselte das Ding irgendwie so her und hat auch so komische Geräusche gemacht. So eine Mischung aus Frosch und Mensch, so quack, kann man schwer nachmachen. Das war so das Coole ist ja auch diese Bewegung von diesem Vieh, wie es sich fortbewegt. Das wirkt so unnormal. Schon alleine das macht dir irgendwie Sorgen. Ja, total. Und das hat mir echt total gut gefallen. Und die Tatsache, dass es am Anfang aus so Fischresten, das ist ja wirklich so ein Haufen Abfälle, Fischabfälle, und da kommt das dann so rausgekochen, das gibt dem Ganzen nochmal so eine besonders eklige Note irgendwie. Bleh. Vor allem, wenn du die Dinger ja auch wirklich dann zerteilst, um Zeit zu gewinnen, dass sie dann stellenweise, dann läufst du weiter und dann musst du dann ja auch wieder irgendwelche Schlüssel und Türen öffnen und musst dann aber wieder zurücklaufen. Und dann kommt dir da so eine Hand entgegengekrochen. Ja. Die aber an einem Ende dann auch noch so kleine Mini-Tentakeln hat, genau. Die sich alle so, eklig. Aber auf eine gute Art eklig. Also das hat mich sehr beeindruckt. Also dass sie es halt irgendwie doch noch schaffen, trotz der großen Action so diese Ekelschraube nochmal so anzuheben. Und das Ding, es gibt ja da ein Quicktime-Event, wo du es dann irgendwie in so eine, in so einen Fleischwolf reinschmeißen musst und so, damit es ekelhaft. Ekelhaft. Aber gut. Dieses Tittenmonster? Boah! Was zuerst in der Kirche kommt und dann. Das ist sowas von eklig, dieses Vieh. Und dann diese ganzen Drüsen und das Gas tritt aus. Und das lacht auch so eklig die ganze Zeit, ne? Oh, ja. Oh, das war wie in so einem 80er-Jahre-Film von Paul Verhoeven oder so. Ich musste da ein bisschen an Total Recall oder sowas denken. Mhm. Ich weiß, es hätte auch eins von diesen Mutationen auf dem Mars sein können. So. Oder halt auch sehr. Es war dann halt. Schien immer mal wieder so sehr der japanische Einfluss halt auch durch, fand ich. Mhm. Also das war schon sehr asiatisch irgendwie. Vor allem auch dann mit der Tonuntermalung, wie das Ding dann die ganze Zeit rumkicherte, bevor es dann mal wieder irgendwie Abgase entließ. Jetzt haben wir ja noch eine Kampagne übrig, und zwar die Ada Wong-Kampagne. Die ursprünglich, als das Spiel erschien, konnte man die nur freispielen, wenn man alle drei vorher gespielt hat, aber irgendwann hat Capcom die Rufe der Fans erhört und die Kampagne von vornherein freigeschaltet mit einem Patch. Und ich fand persönlich, sie hebt sich von den anderen dreien am meisten ab. Voneinander so insgesamt. Hier drüben! Hier drüben! Simmons? Ada Wong. Es ist lange her. Nicht lang genug. Wie ich sehe, spielen Sie immer noch gern Spielchen. Eine alte Angewohnheit. Und ein Anruf kann so unpersönlich sein. Was wollen Sie? Ich habe interessante Dinge über Sie erfahren, Miss Wong. Dinge, die Ihre Zukunft betreffen. Neugierig. Nicht im geringsten. Ich wusste, dass Sie nicht widerstehen können. Ich will nur herausfinden, was Sie vorhaben. Oh, nur zu. Ach ja, für Ebene 4 ist ein Handabdruck erforderlich. Ich habe Ihren freischalten lassen. Sie haben meine Abdrücke. Sie meinen es ernst, was? Oh, ich habe noch viel mehr als Ihre Abdrücke, Miss Wong. Sie werden sehen. Viel Glück. Also gut, Simmons. Was haben Sie zu verbergen? Vor allem, weil du auch ja auch alleine unterwegs bist, ne? Ja. Obwohl sie das ja, glaube ich, jetzt auch gepatcht haben, dass du jetzt das Koop spielen kannst. Aber eigentlich war es in der ursprünglichen Fassung so, dass du dann als Ada Wong wirklich alleine unterwegs warst und dann immer so als Agentin im Hintergrund agiert hast, immer mal so ein bisschen geguckt hast, was machen denn die anderen, auf Informationssuche, neue Orte besucht hast, wie auch natürlich Orte, wo dann halt andere Akteure gerade zu Werke waren. Und sehr cool ist ja, Ada Wong taucht ja vorher immer so, wie immer, als die mysteriöse Frau auf, bei der du nie so genau weißt, was eigentlich mit der los ist. Und manchmal hilft sie dir, manchmal stellt sie sich dir in den Weg oder bringt sogar Leute um aus seiner Umgebung, was in der Chris-Kampagne sogar ziemlich deutlich ist, weil sie ja einige Kameraden tötet. Und in dieser Kampagne stellt sich, also du weißt ja irgendwann schon, das ist ein Klon, ein böser Klon, ein guter Klon. Mhm. Und du spielst die gute, die ursprüngliche Ada Wong, und sie versucht dann diese Machenschaften, auch das, was ihren Klon betrifft, dann quasi ins Reine zu bringen und so. Und es endet ja auch mit einer coolen Szene, dass sie dann ins Labor reingeht, so ähnlich wie bei Alien 4, und einfach ihre Klone zerstört, richtig gut. Und ja, du sagst ja. Ja, einfach dieser Alien-Vergleich, der hat sofort gezogen. Ich liebe Alien in diesem Moment auch wieder. Ach, fantastisch. Hast du gut gemacht. Guter Vergleich. Aber es musste auch wirklich sofort daran denken. Und und es ist auch so ein bisschen Genugtuung, ein guter Abschluss für das ganze Spiel, dass sie ihren eigenen Klon und das ganze Labor zerschießen. Sie macht das halt schon alles in ihrem Style. Und mir gefällt sehr, dass man endlich mal in die Rolle dieser mysteriösen, unantastbaren Frau treten kann und einfach mal einen Charakter spielt, der eigentlich immer im Vorteil ist. Wobei man sie ja schon mal spielen konnte. Man hatte ja bei Resident Evil 4 in dieser Bonuskampagne Separate Ways die Möglichkeit, auch schon Ada Wong zu spielen, welche ja dann auch immer im Hintergrund sich bewegt hatte, wo man dann als Leon unterwegs war. Und irgendwann kommt da sicherlich auch mal der Moment, dass sich Leon und Ada mal ein bisschen näher kommen. Da sind ja immer so kleine Liebeleien zwischen den beiden. Leon spricht das nie aus. Leon steht dann immer so da und sagt dann und guckt einfach nur so, Ada. Und Helena guckt schaut ihn an so und sie als Frau versteht das natürlich so. Sagen Sie mal, Leon, sind Sie verliebt? Zoom auf sein Gesicht. Ding. Und dann sagt er nichts und die Musik so säuselt so langsam im Hintergrund und Ada hat dann immer noch so einen Spruch zusammen. So sagt so, ah, Leon, er überlebt immer. Aber da fehlt jetzt noch, wie wir es eben hatten hier mit Chris und Leon, wie dann so als Antwort dann von Leon kommt, einfach nur so, Roger. Ja, das verkneift er sich an den Stellen, aber man merkt natürlich schon, dass der Leon ist ja sowieso auch einer, der einige Puzzleteile hat, die Chris nicht hat. Chris geht ja sehr stark davon aus, dass Ada Wong alle umbringt und auf der Seite des Bösen steht, aber Chris scheint da einfach mehr zu wissen. Und so fügen sich die Puzzle zusammen. Man weiß es halt am Ende der drei Kampagne nicht so richtig. Und ich finde cool, dass da wirklich alles komplett aufgeklärt wird. Also du spielst es und du setzt da wirklich an verschiedenen Stellen an und es werden einfach alle Puzzleteile hinzugefügt. Und ich finde auch, dass dadurch, dass du alleine unterwegs bist und dadurch, dass du bestimmte Gadgets hast, zum Beispiel hast du ja so einen Enterhaken, mit dem du dich zu einigen Plattformen bewegen kannst. Und das gibt dem ganzen Charakter eine ganz andere Eleganz und Agilität. Und das fand ich ganz cool. Ja, das sowieso. Du hast gefühlt weniger Hindernisse in den Leveln, weil du dich auf einmal dann auch nach oben orientieren kannst, wo du vorher dann nur auf einer Ebene unterwegs warst. Das ist natürlich schon ganz cool. Und dann hast du natürlich noch so ein paar besondere Waffen. Ich meine, Armbrust ist ja auch ganz präsent bei Ada Wong, hatte sie ja auch schon in Resident Evil 4, ist ja irgendwie so ihre Waffe. Und die hat sie natürlich dann hier auch wieder. Und auch gerade der Punkt, dass du dann halt alleine unterwegs bist und dann auch eher heimlicher vorgehst. Also du kannst ja in einigen Sequenzen wirklich dir einiges an Arbeit ersparen, wenn du nicht auffällst und dann die Gegner heimlich dann mit der Armbrust ausschaltest. Natürlich kommt es irgendwann in die Action-Sequenz rein, es wird viel geballert, aber es gibt auch zumindest hier und da so eine kleine Schleichpassage. Und bei dem Friedhof-Setting gibt es ja dann sogar noch ein paar Rätseleinlagen, welche ja in den anderen Kampagnen gar nicht drin vorkommen. Kaum. Bei der Leon-Kampagne ja auch ein bisschen, auch wirklich genau an der Stelle. Ja. Aber stimmt, Jake und Chris haben tatsächlich keine Rätsel gehabt. Nee, ist eigentlich nur Leon, genau, und Ada, wenn sie dann halt an diesem Punkt kommt. Und dann auch wirklich, ja, ich möchte nicht direkt sagen, eine Kopfnuss, aber man muss dann schon einen Moment lang sich die Sache angucken und drüber nachdenken. Gehirnregionen, die du in den letzten Monaten für dieses Spiel abgeschaltet hast, werden plötzlich wachgerüttelt. Ja, vor allen Dingen, weißt du, du hast Chris gespielt, du hast Jake gespielt und hast komplett abgeschaltet, bist einfach nur zu den Gegnern hin, hast die verkloppt, hast draufgeschossen und auf einmal sagt das Spiel, hier, ist ein Schalter und ja, da oben hängen so ein paar Leute rum, ja, mach irgendwas draus. Und dann stehst du da, was? Wen muss ich abschießen? Gib mir ein Ziel. Ja, also die Kampagne hat stärker als alle anderen eigentlich den Nachteil, dass man vieles kennt, leider. Hier stärker als bei den anderen. Deswegen war sie für mich dann auch trotzdem nicht die stärkste, obwohl ich den Charakter eigentlich sehr mochte. Aber dafür sind gerade am Anfang ein paar Sachen dabei, die komplett neu sind. Mir hat zum Beispiel dieser U-Boot, die U-Boot-Untergangssequenz sehr gefallen. Die ist so ein bisschen Uncharted-mäßig, dass das Wasser, also das U-Boot kippt dann einmal so. Im Prinzip läufst du an den Seitenwänden aufwärts. Das ist so ein bisschen wie bei dem Film Poseidon, wo dann das komplette Schiff sich so kippt. Man muss von unten nach oben sich bewegen, während das Wasser von unten so reindringt. Und das ist wirklich ziemlich cool inszeniert. Und auch das Wasser sieht sehr gut aus. Es ist zwar nicht ganz so geil wie bei Uncharted, natürlich, weil die das da technisch ein bisschen besser hingekriegt haben. Aber es geht schon auf jeden Fall in diese Richtung. Und mir hat sehr gefallen, dass Ada Wong trotzdem, trotz dieser Stresssituation, immer noch die Unantastbare ist. Sie ist immer ruhig und gelassen. Und dann macht sie 3 Saltos, steht dann aufrecht, keucht nicht einmal, total sportlich und fit. Und dann nochmal einen coolen Spruch auf Lager. Und irgendwie ist es das, was Resident Evil auch gut zusammenpasst. Irgendwie so diese Mythenbildung von Helden irgendwie. Ja, und gibt es noch wahre Helden. Und halt wieder dieser leicht japanische oder asiatische Aspekt, der da wieder reinkommt. Ne? Diese overstyled Helden halt. Ja, sie auf jeden Fall. So mit dem Schal und der Lederhose und allem. Sie ist ja... Das apropos ist, Lederhose. Also der Po ist auch sehr gut inszeniert, wo du gerade Inszenierung sagtest. Stimmt. Man muss ja auch mal kriechen. Ja. Ja, das hat so ein bisschen an, wer erinnert sich noch an Arkham City hier, an Catwoman? Also wenn man mit ihr da am Boden lang ging, da war das ja auch immer in der Augenweide. Ja, ja. Ich weiß, für diesen Kommentar kriegen wir hier wieder viele Feinde. Aber es ist nun mal so. Ja. Da brauchen wir nicht drum rumreden, das ist einfach so. Das ist einfach so. Aber stimmt, ich fand die Kampagne dann insgesamt stärker als die von Chris. Und ich weiß nicht, also so on par mit der von Jake. Also da gibt es auch ein paar Momente, die mir nicht gefallen haben, besonders diese Wiederholung, weil du machst diesen Endkampf auf dem Hochhaus ja noch einmal, quasi nur halt aus einer anderen Perspektive. Und du darfst Helikopter fliegen, aber ja, ansonsten nicht viel anders eigentlich. Ja, und das sind nette Einschübe, so ist ganz cool. Aber irgendwie sind dann die Zwischensequenzen und die Geschichte sind dann doch am Ende cooler in der zweiten Hälfte als das Spiel selbst. So, weil ich finde, da sind die Spielelemente bei der Chris-Kampagne, die machen irgendwie mehr Sinn, weil man auch durch die... Ja, es wird ein bisschen in Anführungsstrichen langweiliger, weil man ja die Übermächtige ist. Und das ist so... Mhm. Naja, das ist so ein bisschen der Schwachpunkt, fand ich, bei dieser Kampagne. Ja, insgesamt muss man natürlich auch sagen, wenn man dann an dem Punkt ist und dann wirklich das Spiel in seiner ursprünglichen Form gespielt hat und dann alles vorher auch schon hinter sich gebracht hat, dann hat man ja auch wirklich schon einiges an Spielzeit hinter sich und alleine dadurch kommen, denke ich, auch einige Ermüdungserscheinungen langsam durch. In welchem Rhythmus habt ihr es denn so gespielt? Also immer abnehmender tatsächlich. Ich habe Leon ganz gut, da war ich ganz gut dabei, glaube ich. Also ich habe tatsächlich, was ich ganz angenehm bei dem Spiel fand, ich fand, die Kapitel haben eine ganz gute Staffelung gebracht. Du bist ja, meistens sind die Kapitel so 90 Minuten, hatte ich das Gefühl. Und das fand ich eine ganz gute Einheit irgendwie. Ich habe selber festgestellt, ich habe meistens nicht mehr als ein Kapitel gemacht, habe dann immer noch in das nächste reingeschaut, aber meistens dann irgendwie doch ausgemacht. Weil ich finde, Resident Evil ist immer noch ein stellenweise anstrengendes Spiel. Ganz neutral ausgedrückt. Ich finde halt einfach stellenweise die Sequenzen, weil du kämpfst ja doch schon relativ lange mit Gegnern. Egal, ob das handelsübliche Zombies sind, die da rumlaufen, aber die sterben halt nun mal nicht nach dem ersten Schuss. Und gerade auch, wenn du mit Leon unterwegs bist und du hast halt nur deine normale Handfeuerpistole, dann musst du auch relativ genau zielen. Das erfordert schon so einen gewissen Grad an Konzentration. Du hast dann halt auch stellenweise Sequenzen mit Gegnern, die halt einfach unendlich viele Kugeln schlucken. Das ist bei der Chris-Kampagne nicht so auffällig, weil da hast du ja halt nur mal, läufst du da mit deiner MG rum und irgendwas wird schon treffen. Aber da fand ich irgendwie diese Einheiten, diese Kapiteleinheiten gerade bei der Leon-Kampagne ganz gut. Und so habe ich das dann auch gespielt und es nahm aber immer mehr ab. Und ich habe ja die Ada-Kampagne zum Beispiel gar nicht gespielt, weil irgendwann bei der Jake-Kampagne dann bei mir die Luft raus war. Habe ich gemerkt. Ganz komisch. Also irgendwie tatsächlich diese Ermüdungserscheinung nach 30 Stunden oder was ist das ungefähr? So 10 Stunden pro Kampagne oder so? Vielleicht ein bisschen weniger, 8 Stunden. Wobei mir auch die Lean-Kampagne irgendwie am längsten vorkam. Vielleicht auch durch das, was Andreas meinte, immer dieser wiederkehrende Endgegner. Was auch für mich der einzige große Nachteil irgendwie war, dass das Spiel so umfangreich ist, dass es für mich irgendwie dann doch zu viel war, als kleiner Facebook-Generations-Unaufmerksamkeitstyp. Wobei ich schon sagen muss, mir ging es ein bisschen ähnlich. Also ich war definitiv am schnellsten durch die Leon-Kampagne durch. Die habe ich mehr oder weniger fast am Stück durchgehauen. Da gab es eigentlich kein Halten mehr. Und dann bei Chris kamen so ein paar, ich sag mal schon, enttäuschendere Levelpassagen. Und dann auch die Abschnitte, wo man dann auf, ich sag mal, Leon dann wieder traf und das Gefühl hatte so, oh Mann, das kenne ich doch eigentlich schon irgendwie. Das hat dann auch sein Übriges dazu getan. Dann kam Jake, der dann gerade zu Anfang dann auch erstmal wieder den Einstieg wie Chris nahm, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt geht das wieder von vorne los und du bist jetzt hier wieder bei den Biowaffen, die dann hier vor den Helikoptern abgeworfen werden und ach Gott, nee. Und dann hat das eine ganze Weile gedauert, dann zum Ende hin nahm das wieder an Fahrt auf und dann wurde es wieder, dann war ich wieder ein bisschen mehr dabei und dann kam Ada Wong und die Kampagne habe ich sehr schnell dann durchgespielt. Also das war dann wieder, da hat es einen Drive dann bekommen, dass ich dann wieder ermutigt war. Jetzt möchte ich aber jetzt endlich mal wissen, was ging jetzt eigentlich alles ab, jetzt alles mal aus der Perspektive von Ada sehen. Auch wenn da natürlich schon wieder Ermüdungserscheinungen so ein bisschen hochkam, dass ich mir dachte, okay, das kenne ich doch schon, das kenne ich doch schon. Aber einfach, weil dann auf einmal der Story-Antrieb wieder da war, ging das relativ schnell. Aber gerade so Chris und Jake haben sich doch sehr gezogen. Da hätte ich mir sogar tatsächlich gewünscht, man hätte das ein klein bisschen gekürzt um ein, zwei Sequenzen, dass das ein bisschen angenehmer ist, das ein bisschen schneller durchzuhauen. Das hätte ich sogar gar nicht so negativ empfunden. Also ich habe immer eine Kampagne gespielt und dann ein anderes Spiel eingelegt. Und das erst beendet und dann die zweite Kampagne gespielt. Und deswegen kam es mir eigentlich jetzt so mit den Ermüdungserscheinungen nicht so krass vor. Ich fand so insgesamt auch so ähnlich wie ihr, dass bei Chris und bei Jake durch diese Wiederholung, dieser Wiederholungseffekt dann einfach da war und man sich dachte, nicht schon wieder. Und da hätte ich auch, also Kürzungen wären gut gewesen. Hätte es ruhig an einigen Stellen ein bisschen straffen können. Ich meine, die Kampagnen sind ja schon recht lang. Sie sind ja so lang wie ein normales Spiel. Also andere Spiele würden für eine 6-7-Stunden-Kampagne quasi dasselbe Paket liefern, würden da eigentlich 4 Teile draus machen. Ja, du kannst ja eigentlich schon wirklich sagen, über einen Daumen gepeilt, also eine Kampagne in Resident Evil 6 ist halt ein Call of Duty-Teil, ne? Ja, grob gesagt. Auch vor allem auch von der Umsetzung her. Also du hast ja auch oft, dass du vielleicht ein Spiel hast, das dann 4, 6, 7, 8 Stunden-Kampagnen hat, wo du aber so merkst, dass die ihre Qualität oder ihre Arbeitsleistung halt darauf auch aufteilen mussten. Das fand ich, hast du bei Resident Evil 6 eigentlich nicht. Vielleicht halt durch dieses Backtracking merkst du halt, natürlich haben die sich da ein bisschen Arbeit abgenommen, weil einfach Areale mehrfach genutzt werden konnten. Aber im Großen und Ganzen fand ich die auch, also hätte ich mich jetzt nicht so sehr geärgert, wenn das Einzeltitel gewesen wären. Vielleicht 60€ ein bisschen zu krass, aber so 50€ auf alle Fälle. Also ich fand halt die Qualität von allen Kampagnen sehr hochwertig. Ich fand, man hat zwar an ein, zwei Stellen schon bemerkt, dass es technisch ungereimt ist, ne? Also fand ich persönlich, denn zum Beispiel bei dieser Lawinensequenz und so, wie sich diese Jetskis gesteuert haben, das war so ein bisschen nicht so wirklich ausgefeilt, oder es gibt auch so andere Sequenzen, die sind so technisch ein bisschen unsauber. Ganz schwach ist ja. Bei mir hängen geblieben, diese Humvee-Fahrt war es, glaube ich, wo der eine dann am MG ist, also über die Straßen da zu heizen, das sah grafisch und auch von der Steuerung her war das schon sehr mau. Ja. Okay, die Sequenz nimmt jetzt keinen allzu großen Stellenwert jetzt im Gesamtpaket ein, aber das war dann so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, hätte man theoretisch auch drauf verzichten können, dann hätte man dann einfach diesen spielerischen Tiefpunkt, sage ich mal, jetzt nicht drin gehabt, wäre vielleicht ein klein bisschen kürzer ausgefallen, aber auf die gesamte Spielzeit, dieser große Umfang, da hätte man sicherlich hier und da so ein bisschen was weglassen können, was da nicht ganz so ausgereift ist. Diese Vehikelsequenzen waren generell nicht ganz so sahnig, ne, wie der Rest. Also die Zu-Fuß-Sachen fand ich überzeugender. Ja, 50-50. Manche fand ich ganz cool. Also diese Humvee-Fahrt, die war halt insgesamt auch belanglos, weil ich fand, du kannst jetzt, es war egal, ob du schießt oder nicht, du rammst dich halt mit dem Ding da irgendwie durch und fährst da halt irgendwie so eine Ada hinterher, vor allem die irgendeinen Sportwagen da lang donnert und du ratterst da mit deinem 80 Miles per Hour Humvee durch die Gegend. Das war so, ja, ist klar. Aber generell fand ich da schon so ein paar Sequenzen. Also ich fand die Jetski-Fahrt, auch wenn die natürlich irgendwie hakelig war, wobei ich einfach, das lege ich einfach dem Spiel zugrunde, weil Resident Evil-Steuerung immer mal so ein bisschen hakelig, nicht unbedingt scheiße. Das ist auch wieder so ein Aspekt, wie ich finde, die Steuerung ist ein bisschen sperrig, erhöht dadurch aber so den Spannungsfaktor vom Spiel insgesamt, weil du musst halt einfach davon ausgehen, dass dieses Werkzeug, diese Steuerung, die du zur Hand hast, ein bisschen schwieriger manchmal ist oder dich vielleicht manchmal in Situationen bringt, die dann ein bisschen unangenehm sind. Also das ist irgendwie eine sehr positive Auslegung des Ganzen. Ich hätte gesagt, das ist doch ein bisschen schlampig gewesen, was man in Sachen Steuerung und Menüführung gemacht hat. Also das hätte man ein bisschen besser machen können. Ja, okay, das Menü ist relativ furchtbar, fand ich auf alle Fälle auch. Das ist so lieblos im Vergleich zu dem kompletten anderen Kram. Wenn du dir dann Menüs anguckst von aktuell habe ich jetzt gerade Hitman drin liegen, wo halt die ganze Zeit irgendwelche animierten Hintergründe sind und du dir denkst so, wow. Wobei das aber wieder so ein typisches Capcom-Menü ist. Ne? So, ah, fuck, wir haben das Spiel fertig. Wir brauchen aber noch ein Menü irgendwie. Ja, Jungs, hier, komm, mach mal gerade was im PowerPoint, dann setzen wir das um. Also das war so, du weißt halt auch gar nicht, aber auch das, finde ich, ist wieder so typisch Capcom. Du hast so 50 Optionen, so unendliche Munition und du hast auch Begriffe, die du gar nicht verstehst. Also zumindest ich so bei manchen Sachen. Da waren halt irgendwie so ein, zwei Punkte, da wusste ich jetzt gar nicht, hey, was soll das? Habe ich dann irgendwie ausgemacht oder habe es so gelassen, wie es war. Das stimmt schon. Aber ansonsten, ich fand so manche von diesen Fahrsequenzen eigentlich ganz cool. Die haben so ein bisschen Tempo reingebracht und manchmal finde ich dieses On-Rails-Zeug fand ich ganz angenehm. Auch da gab es doch diesen Kampf, war das ein Dino? Ja, ne? Wo du auch mal kurz auf den Humvee irgendwie aufspringst und dann da ein bisschen rumballerst. Ah ja, das war in Ordnung. Ich fand auch die Motorradsequenz hier mit Jake, die fand ich dann auch wieder ganz, ganz okay. Ja. Also damit konnte ich leben. Stimmt, das waren keine Highlights, aber irgendwie halt nette Auflockerungen, wo du halt noch mehr Hirnareale ausschalten konntest, stellenweise. Ja. Also die Rail-Sequenzen, die aber zu Fuß waren, muss ich sagen, haben mir im Gegensatz zu den Vehicle-Sachen eigentlich am besten gefallen. Also ich fand zum Beispiel diese Sequenz auf dem Zug ziemlich cool. Bei Chris, glaube ich, ne? Ja. Seht ihr, es ist so viel Spiel, da verschwimmen meine Erinnerungen auch. Also Chris-Kampagne war das, glaube ich, wo du irgendwie im Zug unterwegs bist und dann wirst du von der Seite beschossen. Klassisch, aber funktioniert. Und ich fand aber auch so andere Sachen, Flugzeugabsturz und so, das fand ich immer ziemlich cool gemacht. Und aber ich finde insgesamt technisch, also hier und da merkst du natürlich, da sind Ungereimtheiten drin und so, so ganz perfekt ist es jetzt nicht, aber ich fand es insgesamt technisch schon ziemlich beeindruckend, was hauptsächlich durch, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, die Beleuchtung ist ja sehr ausschlaggebend für. Ich finde die Animation ziemlich gut, auch so im Spiel, also wie die Figuren sich bewegen und so. Von dem Daumen-Hoch-Move mal abgesehen, habt ihr das mal gemacht? Wenn du deinen Partner da so, yeah, sehr gut. Weißt du, der ganze Körper bewegt sich nicht, aber nur deine Hand. Vroom, vroom, wie so eine Puppe. Das sieht total komisch aus. Das stimmt. Ja, abgesehen davon sieht das einfach total super aus. Ich habe das HUD auch ausgestellt. Man kann im Menü das HUD ausstellen, sodass man nur so einen Laserpointer hat. Und dann fand ich schon, dass es ziemlich filmreif rüberkam. So. Du alter Pro-Gamer. Ich fand halt, die Areale waren auch so... ich würde mal sagen, so 70 bis 80% sehr gut und dann fielen halt so ein paar ab. Was Andreas auch schon am Anfang meinte, so gerade die Tageslichtdinger, also diese Europa-Sequenz, fand ich diese Brückenpassage ganz spannend. Aber der Bereich innerstädtisch oder innerdörflich war, das war irgendwie so ein Bergdorf, war so ein bisschen, naja, irgendwie keine besonderen Höhepunkte. Shanghai war total toll. Da habe ich auch am Anfang bei der Chris-Kampagne halt gedacht, weil du landest ja auch in Shanghai, wo dann diese ganzen Leute dir da entgegenrennen. Ist das Shanghai? Ja, oder? Es ist China auf jeden Fall. Ja, bevor ich jetzt hier wieder Scheiße laber. Okay, machen wir China raus. das fand ich zum Beispiel auch sehr cool. Und du diesen Ausbruch dieser Epidemie irgendwie mitbekommst. Und fast die Leon-Kampagne fand ich fast durchgehend irgendwie sehr abwechslungsreich und cool von den Orten. Dann bist du ja auch einfach überall. Flugzeug, Flugzeugträger, Städte, Höhlen, Schnee. Fehlt da eigentlich nur noch irgendeine tropische Insel. Labore, ja genau, Labore, super. Du machst irgendwelche komischen Fahrten in irgendwelchen Minenvehikel. Ja, so eine Ölbohrplattform dann ja auch noch. Ölbohrplattform, richtig. Alles. Dann fliegst du mal einen Jet. Die fand ich übrigens auch sehr cool, die On-Rail-Passage, wo du diesen Jet fliegst und gegen diesen Flugzeugträger quasi angehst und versuchst, diese Rakete zu stoppen. Ach ja, stimmt, die war cool. Das war einer der Highlights tatsächlich in der Chris-Kampagne irgendwie. Ja. Ich finde, man merkt bei dem Spiel schon, dass man sich extrem hohe Ziele gesteckt hat. Also das Team wollte, glaube ich, so das Rundum-Glücklich-Paket abliefern, was irgendwie jedem Fan von Resident Evil gerecht wird. Also jeder, der sagt, ich mag Teil 2 besonders, ich mag aber lieber Teil 3 oder ich mag halt lieber Teil 4 oder sonstiges. Ne? Jeder sollte da irgendwie bedient werden. Ging leider nicht an allen Punkten auf, aber man merkt schon, dass diese Ziele da waren und es hat ja halt schon seine Höhepunkte und du merkst an vielen Punkten schon, es hat da wirklich gut funktioniert, aber es hat halt leider immer wieder Punkte, wo du dir sagst, so, naja, da sind sie vielleicht ein bisschen an diesen hohen Zielen dann gescheitert. 600 Leute haben an dem Resident Evil 6 jetzt gearbeitet, was ja, glaube ich, auch in der Spielindustrie bisher wirklich einmalig ist, oder? Also ich mein, ja, das ist heftig. Ich meine, nicht an Assassin's Creed arbeiten irgendwie 300 bis 400 Leute und da bei Resident Evil noch mal so viel raus. Und ich finde aber, am Content sieht man es. Ne? Weil wir hatten ja gerade gesagt, dass die Kampagnen an sich für sich schon ein eigenes Spiel abgeben. Und die Leon-Kampagne ist sicherlich die rundeste. Aber wirklich ein Team von 100 Leuten oder vielleicht 150, die würden halt normalerweise so eine Kampagne machen. Und diese Ressourcen, die sie hatten, diese vielen Menschen, die finanziellen Aufwendungen, haben ja wahrscheinlich auch logistische Gründe, damit man es überhaupt in dieser Zeit auf die Reihe kriegt. Ich meine, wann ist der fünfte Teil rausgekommen? Vor... Ist nicht so lange her. Nee. Und ich weiß, sie haben schon während des fünften an dem sechsten gearbeitet. Aber vielleicht erinnert ihr euch ja, als sie es damals angekündigt haben, dass ein sechster Teil kommt, haben sie ja gesagt, ja, wir wissen noch nicht so genau, wie lange es dauert. Es könnte schon 8 Jahre dauern, bis wir dieses Spiel entwickeln. Und zu deren Überraschung haben sie es dann doch schon ein bisschen schneller fertig gekriegt und den Release-Termin ja sogar schon einen Monat vorgeschoben. Und ja. Einen Monat vor diesem Release-Termin gab es in Polen schon die ersten fertigen Exemplare, die dann in irgendwelchen Läden verkauft werden. Und es war tatsächlich die deutsche USK-Version, also das Spiel war eigentlich schon etwas länger fertig. Und ich weiß nicht, also man sagt ja immer, ich glaube, wir können zu dem Punkt kommen, wo wir jetzt fragen könnten, ob die Kritik jetzt gerechtfertigt ist, weil dieses ganze Spiel ist ja von der Presse super zerrissen worden. Da gab es zwar viele positive Stimmen auch von IGN und so, aber insgesamt war das Medienecho doch eher negativ. Und jetzt so ein bisschen die Frage, findet ihr diese Kritik gerechtfertigt oder meint ihr, das ist einfach nur so eine Art Hasswelle, auf der alle aufspringen, damit sie irgendwas zu meckern haben? Mhm. Ja, es hat definitiv seine Schwächen. Also ich kann jedem auch dann zustimmen, wenn er klar begründen kann, das hat mir nicht gefallen, weil und so weiter. Und ich finde, es gibt einige Punkte, wo man auch Kritik anbringen kann. Aber im Endeffekt sage ich mir, ich habe das Spiel durchgespielt komplett, hatte wirklich massig Spielstunden und wurde gut unterhalten, hatte meinen Spaß. Und daher würde ich schon sagen, es hat bei mir auf jeden Fall gefruchtet. Und ich würde jetzt, auch wenn ich hin und wieder vielleicht mal ein bisschen geflucht habe, jetzt nicht sagen, dass ich es deswegen verteufeln würde. Ich würde mir zwar schon noch ein paar Verbesserungen natürlich wünschen, wenn dann der nächste Teil rauskommt, dass ich mir sage, komm, könnt ihr euch vielleicht nochmal hier die Steuerung angucken? Könnt ihr vielleicht nochmal hier wegen Inventarsteuerung gucken oder allgemein mit dem Inventar? Oder könnt ihr hier nochmal ein bisschen gucken? Aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie unglücklich damit war oder großartig unzufrieden. Also ich habe es komplett durchgespielt, habe es freudig dann weggelegt und freue mich da jetzt schon auch auf den nächsten Teil. Also es war jetzt nicht so heftig, wie es in der Presse teilweise rüberkam. Inventar ist auch noch so ein Game Design Ding aus den 90ern, was die irgendwie übernommen haben. So, dass sie sich gedacht haben, nee, lass mal nicht gut machen. Ja, vor allen Dingen auch diese komische Stückelung in verschiedene Inventars. In dem einen Inventar ist das drin, in dem Inventar ist irgendwie das drin. Und dann kannst du noch irgendwas kombinieren und auf eine Quick-Use-Taste legen. Naja. Und sobald du aus Versehen was fallen lässt, ist es halt weg. Ja. Für immer. Scheiße. Was fand ich bei Resident Evil 6 halt echt extrem. Bei anderen Spielen hätte mich das super angekotzt. Bei dem Spiel hat mich das halt stellenweise dann doch irgendwie immer motiviert. Also das, was ich meinte, diese ganzen Ungereimtheiten. Es gab zum Beispiel auch einen Bereich, ob ich das noch zusammenkriege, das war in der Leon-Kampagne, wenn du in den Laboren bist und dann gab es diese Passage, wo du irgendwelche Schalter drücken musst, um da durchzukommen und stellenweise dann die Helena auch vorschicken musst irgendwie. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass ich dort mehrfach gestorben bin. Da war eine relativ hohe Gegnerdichte. Und ich bin gestorben, weil dir, wenn du den Raum betrittst und auch wenn du die Schalter umdrehst, Und das hat das Spiel generell, dass es Kamerafahrten dann gibt, die dich auf besondere Gegenstände hinweisen oder besondere, Gegenstände, mit denen du interagieren kannst oder Wege oder ähnliches. Das Spiel aber im Hintergrund weiterläuft. Das heißt, wenn ich dann so in letzter Sekunde diesen blöden Hebel drücke, umgeben von so drei Gegnern, die ich dann mit dem nächsten Move vielleicht dann irgendwie weghauen wollte oder zumindest davon flüchten, dann denkt sich das Spiel so, jetzt zeigen wir dem Arne mal, dass du gleich dahin musst und wirst parallel halt einfach von diesen drei Zombies angegriffen und kannst es aber nicht ändern. Was von eigentlich mich total hätte aufregen müssen, Game Design mäßig und eine unfaire Scheiße ist und irgendwie dumm, ist dann aber irgendwie dann doch so herausfordernd fand, dass ich halt anders diesen Schalter oder an dieses Rätsel herangehen muss. Hm. Rätsel, in Anführungszeichen. Das fand ich ganz extrem an dem Spiel. Generell zu dem Thema Kritik. Ich fand tatsächlich die Leon-Kampagne so eins der besten Sachen, die ich jetzt dieses letzte Jahr erlebt habe. Hm. Und ich finde, alleine nur deswegen ist das Spiel schon empfehlenswert. Also allein deswegen kann man die jetzt, keine Ahnung, kriegst du ja jetzt für 30, 40 Euro oder so, kann man da locker ausgeben, nur wegen dieser einen Kampagne, finde ich. Die fand ich so gut. Hm. Und deswegen auch, was Andreas meinte, die Kritik und so, kann ich stellenweise auch echt nachvollziehen. Es ist auch zu lang, also das ist so die Quintessenz für den Negativpunkt, den ich dem Spiel geben würde. Dass man da sich noch mehr hätte fokussieren können, das ein bisschen irgendwie kürzen oder ein bisschen knackiger machen können, gerade bei Parts, die man schon mal hat. Die Japaner backtracen ja ganz gerne, da ist ja auch dann irgendwie der Devil May Cry, der letzte große, noch so total dran gescheitert, dass du da immer und immer wieder durch dieselben Passagen liefst. Hm. Der vierte, ne? Ja, genau, total furchtbar. Ja. Dabei hatte der echt ganz gutes Potenzial, aber das war zum Kotzen. Das wäre irgendwie cool, dass man die irgendwie überspringen kann, wenn man sie in einer Kampagne schon gemacht hat oder so. Hm. Dass es da halt noch so ein bisschen festgezurrter ist. Weil es ist beeindruckend, dass du 8 Stunden pro Kampagne hast oder so. Die sind aber nicht unbedingt immer nötig. Aber du kannst beim Würfeln auch nicht vergessen, man kann die auch noch im Koop spielen. Ja. Das kommt dann nochmal auf dieses gesamte Paket irgendwie mit drauf. Und dann hast du auch nochmal extra Koop-Sachen, oder? Genau, dann kannst du ja, da gibt es einen Modus, der ganz lustig ist, da kannst du in die Gegner schlüpfen. Ja. Also dann dringst du quasi in andere Spieler ein und wenn Spieler das freigeschaltet haben, dann können fremde Mitspieler die Monster kontrollieren. Was eine sehr witzige Sache ist. Es erinnert ein bisschen an das Spiel Mindjack, was letztes Jahr, Anfang letzten Jahres rausgekommen ist, was leider nicht so gut war, aber da war die Idee dieselbe. Ich würde sagen, das ist doch gefloppt, oder? Das ist leider sehr gefloppt. Das war auch ein sehr unterdurchschnittliches Spiel. Also auch nicht die Mega-Katastrophe, fand ich, aber es war halt sehr uninspiriert und relativ, es hat nicht viel anders gemacht, bis auf dieses eine Feature. Und jetzt in Resident Evil kannst du halt wirklich in die Haut von diesen Javos oder wie die Dinger heißen und von anderen Gegnern hineinschlüpfen und die Gegner attackieren. Und klar, du bist natürlich wesentlich schwächer und hast jetzt nicht so viele Chancen, aber es ist irgendwie schon ganz witzig, dieses Spiel dann aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Leider machen das nicht so viele. Also ich habe nicht immer so viel Glück, wenn man versucht, in so ein Spiel reinzukommen. Hm. Ja. Aber Koop ist cool. Also ich habe das, man kann natürlich wieder im Splitscreen spielen. Mhm. Und das, was ich übrigens sehr hervorhebenswert finde. Total. Weil das fehlt mir immer mehr. Also Online-Koop finde ich ist schön und gut, aber zusammen auf der Couch zu sitzen und sich dabei in die Augen zu gucken, während man durch die Kampagne läuft, das finde ich sehr wichtig. Das stimmt. Es ist ja auch so ähnlich wie bei Resident Evil 5. Sehr gut gelöst irgendwo und es gibt auch viele Koop-Passagen und sowas alles und ich finde, das ist ein Plus, das man nicht vergessen darf. Ja. Was dann halt quasi nochmal oben drauf hat, ja. Das heißt, wir haben 40 plus Stunden locker. Auf jeden Fall. Ja. Oh mein Gott, wann sollen wir das alles spielen? Ja. Ja, das ist das Ding. Also ich glaube, der Fehler ist immer, also das ist wirklich eine Sache im Spielverhalten. Wenn man ein Spiel kauft, dann ist irgendwie immer im Hinterkopf, ich muss das jetzt in einem Stück durchspielen, bevor ich mit dem nächsten Spiel anfange. Aber ich finde, bei Resident Evil, das ist eins der Spiele, das kaufst du dir und kannst du auch über ein Jahr immer spielen, indem du eine Kampagne zockst, das erstmal zur Seite legst und dann nach zwei, drei Monaten wiederkommst und die nächste Kampagne spielst. Das würde bei dem Spiel wunderbar funktionieren. Wahrscheinlich ist dieser Mangel, den wir dann angegeben haben, nämlich dass dieses Backtracking da so stark ist, wahrscheinlich würde das gar nicht mehr so ins Gewicht fallen. Wahrscheinlich ist das dann so wie bei so einer Serie, die du irgendwie ein halbes Jahr lang nicht gesehen hast und die neue Staffel kommt und denkst du, ach, so war das damals und du freust dich über dieses Wiedersehen. Also Ich denk, es ist von Nachteil, wenn man es wirklich am Stück spielt. Da sollte man sich vielleicht irgendwie eher aufteilen. Ich glaube, dann geht die Rechnung auch ein bisschen besser auf. Also kommt der nächste Resident Evil-Teil dann in Episodenformat. Dann gibt es ja immer Staffeln. Wäre eigentlich mal ein logischer Schluss, aber... Ja, tatsächlich. Also ich meine, Capcom hätte es jetzt ja auch wirklich forcieren können. Ne? Man hätte jetzt wirklich auch sagen können, wir bringen jetzt Resident Evil in Episodenformat raus. Jede Staffel kostet 20 Euro. Man kriegt so eine Kampagne wie jetzt bei Leon. Und dann warten wir 2-3 Monate und dann kommt die nächste Folge halt raus. So ähnlich wie es halt jetzt bei Walking Dead und so der Fall gewesen ist, wo die einzelnen Episoden ja auch schon so 2, 3, 4 Stunden gehen. Und da ist halt, ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne und die Erfahrung ist dann natürlich eine andere, wenn du es in solchen großen Abständen spielst. Wenn man jetzt Walking Dead in einem Stück spielt, wirkt es auch wieder ganz anders. Also so hast du dann diesen Effekt, dass es einen Cliffhanger am Ende gibt und dass du dann wartest und dieses Ding erstmal verarbeitest und dann gibt es eigentlich irgendwann eine neue Folge und du hast dich dann schon intensiv damit auseinandergesetzt. Das findet bei Resident Evil nicht statt, wenn du einfach so am Stück alles spielst und dann kommt dieser Ermüdungseffekt irgendwie zustande. Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Also Resident Evil 6 würde sich wirklich anbieten, wenn du es in so einem Episodenformat hättest oder wirklich dir dann versuchst klarzumachen, ich lasse mal ein bisschen Zeit vergehen. Ich mache jetzt erst die eine Kampagne, dann lasse ich ein bisschen Zeit verstreichen, dann die andere Kampagne. Dann denke ich, fallen wirklich einige Kritikpunkte weg. Ja, könnte ich mir doch durchaus vorstellen. Also natürlich ist die Steuerung dann immer noch scheiße, teilweise. Ja, das muss man dann leider noch dazu sagen. Aber sie haben ja jetzt ein bisschen Zeit und vielleicht schaffen sie es dann im nächsten Anlauf, das ein bisschen besser hinzukriegen. Also mit der Steuerung bin ich zwar wunderbar zurechtgekommen, aber es gibt so Details, wo ich dachte, also dieses Deckungssystem zum Beispiel. Das ist super umständlich irgendwie. Du musst so viele Knöpfe gedrückt halten und anstatt einfach wie bei, wie gesagt, dann bei Gears of War, du gehst in der Deckung, drückst A bis dahinter und bewegst dann den Stick, kannst überlegen, springe ich jetzt schnell übers Mäuerchen, springe ich schnell in eine andere Deckung rein und es fühlt sich so ja, einfach an, so simpel, es ist so butterweich und du marschierst da durch ohne große Probleme und bei Resident Evil 6 ist es leider halt so ein bisschen hakelig und du fühlst dich nicht ganz so wie dann dieser Kommandotyp, der dann die Zombies so nach und nach abballert, weil du immer so diesen Feinsteuerung noch gegen dich hast. Seht das alles als Herausforderung. Genau. Herausforderung gemeistert. So, dann möchte ich abschließend fragen, eine der vielen Kritiken auch von Altfans war, dass Resident Evil 6 sich dadurch, dass es jetzt hauptsächlich ein Third-Person-Shooter geworden ist und weniger Survival-Aspekt hat, sich sehr stark von der Kernserie entfernt hat, dass es quasi sein Gesicht verloren hat. Würdet ihr das so unterstreichen oder würdet ihr sagen, das ist alles Quatsch? Es hat sich definitiv weiterentwickelt und ich muss sagen, für mich ist immer noch der Höhepunkt bei der ganzen Serie der vierte Teil, den ich immer noch mit am besten finde. Von daher kann man auch schon ein bisschen erkennen, mich stört das eigentlich nicht, dass der Actionanteil gestiegen ist. Das habe ich eigentlich sogar positiv wahrgenommen. Ich finde halt nur, der Rest muss jetzt noch ein bisschen mehr drauf abgestimmt sein. Also einfach nur mehr Action alleine geht nicht ganz auf, wenn man nicht auch solche Schräubchen wie Steuerung und so weiter nicht auch dem noch so ein bisschen mehr anpasst. Aber generell muss man schon sagen, sie sind weit von der ursprünglichen Formel mittlerweile abgewichen. Aber ich sehe das jetzt gar nicht so negativ auf, weil es wäre doch auch irgendwie langweilig, wenn wir jetzt wirklich 6 Teile gehabt hätten, die genau gleich sind. Dann würden sich die Leute jetzt aufregen und würden sagen, ach, jetzt schon wieder das Gleiche. Ich habe meinen vorgerenderten Hintergrund, habe so eine beschränkte Sichtweise, feste Kamera und Zombies, die nur schwer sterben. Und ich habe keinen Bock mehr, ich will was anderes. Und so müssen wir doch jetzt positiv feststellen, wir haben immerhin was anderes bekommen. Ich kann mich da eigentlich dem Andreas komplett anschließen. Ich finde halt... wir sind halt jetzt gerade in dieser Uncharted-Zeit halt einfach drin, Uncharted Call of Duty-Zeit. Das heißt, wir haben halt jetzt einfach pompöse, Kino-ähnliche Präsentationen in Videospielen oder zumindest in großen Reihen. Was ich einfach hoffe oder auch denke, ist, Resident Evil ist einfach eine Serie, die wird es wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren geben. Also die wird halt wahrscheinlich einfach weiterlaufen, weil das nun mal so ein dickes Ding ist. Und auch der 6. hat sich ja jetzt nicht schlecht verkauft, soweit ich das gesehen habe. Und es wird halt ganz spannend sein, wo die Serie jetzt noch weiter hingeht. Also ich bin auf alle Fälle da pro Entwicklung und finde das auch gut, dass sie sich so entwickelt. Und bin mal ganz gespannt, wo das dann in 5 Jahren dann ist, wenn dann irgendwie Resident Evil 7 oder 8 dann um die Ecke kommt und die 300 Franchise-Ableger dazwischen. ich finde das gut so. Und ich finde halt auch immer noch, dass die Fans, die da jetzt halt rummeckern, die haben im Prinzip schon noch ihre alte Kampagne. Also die haben ihre Leon-Kampagne und die ist vielleicht nicht so shocking wie dann die alten Sachen, aber die ist, hat halt trotzdem, die atmet diesen Geist der ersten beiden Teile. Und dann hast du halt die anderen Aspekte, die sie da versucht haben reinzubauen, und die werden vielleicht noch stärker, wie Andi schon meinte, dass halt eben dann auch mal sich diese Chris Redfield-Kampagne dann halt so spielt, wie das große Vorbild nun mal Gears of War, welches es nun mal ist, mit einem besseren Deckungssystem oder einer besseren Steuerung oder ähnlichem. Ja, also ich persönlich finde den 6. Teil jetzt eigentlich nur sehr konsequent. In dem Sinne, weil es diese Action-Elemente ja in den vorherigen Spielen auch gab. Also auch wenn sich das teilweise nicht in dem Gameplay oder in dem Spiel abgezeichnet hat, hast du immer so Elemente gehabt, die ganz eindeutig in diesen Action-Style reinfallen. Das fing zum Beispiel schon mit dem 3. Teil an, mit Nemesis, wo du dann Jill Valentine gesteuert hast, die dann in einem Minirock und einem Skirt durch die Gegend gelaufen ist und mit Maschinengewehr und Raketenwerfer einen Typen, einen Nemesis, einen Nazi-Mantel bombardiert hast. Das ist Action-Kino. Das ist trashiges Action-Kino. Das war damals schon so. Und auch wenn sich das immer noch durch diese Perspektiven, durch die Technik so gespielt hat wie ein alter Resident Evil-Teil, lag der Fokus ja schon darauf, dann einfach mal drauf zu utzen und zu sehen, wie die Monster unter deinem Kugelhagel alle sterben. Und das hat sich Stück für Stück immer weiterentwickelt. Code Veronica war zwar auch gruseliger, aber hatte schon den Matrix-Wesker. Und auch eine Intro-Sequenz, die man auch im Kinofilm gesehen hat, wo Alice einem Helikopter ausweicht und in Zeitlupe irgendwie wegspringt und alles. Und und das wurde dann immer weitergemacht. Und ich glaube fast, dass jetzt der 6. Teil und oder je weiter die Technik kam, die Entwickler einfach immer mehr in die Richtung gehen konnten, die sie eigentlich wollen. Sie wollten halt immer irgendwie ein Actionfest mit Horroranteilen machen. Und Resident Evil 6 scheint jetzt so quasi so dem Ziel irgendwie am nächsten zu sein. Teil 4 hatte auch zum Beispiel riesige Statuen, die auf dich zugelaufen sind. Und das ist ja nicht gruselig, das ist einfach ein großer Action-Moment. Oder irgendwelche Höhlentrolle, die dich anfallen und dich angrölen. Das ist beim besten Willen nicht gruselig, aber es ist actionmäßig ein cooles Ding. Und der 5. Teil hat es noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Da gab es viele On-Raid-Sequenzen mit vielen Explosionen und überschlagenen Autos, was wirklich sehr an Uncharted erinnert. Und der 6. Teil, jetzt technisch am weitesten, mit den meisten finanziellen und Produktionsressourcen, ist es wirklich mal dieses Action-Kino geworden. Und ich weiß nicht, ich habe diese Entwicklung eigentlich schon vor Jahren abgezeichnet gesehen. Was meint ihr? Ja, und ich finde halt auch, dass die Atmosphäre, die bleibt einfach in allen Teilen erhalten. Also ich finde, alle Teile haben Atmosphäre. Alle ein bisschen anders. Aber auch der 5. Teil zum Beispiel, dieses Afrika-Setting, also wo du am Tag dann auch langläufst durch das Dorf in der allerersten Stunde und dann auch später natürlich bei Nacht und auch diese Humvee, beziehungsweise nicht Humvee, sondern diese Schlauchboot-Sequenzen und sowas, wo du dann von Fackelschleuse zu Fackelschleuse fährst und so, großartig. Und auch der aktuelle hat viel Atmosphäre. Das finde ich eigentlich noch mit am wichtigsten, dass diese Spiele irgendwie das, was sie mal angefangen haben, vom Feeling her doch noch weitertragen. Natürlich leicht modifiziert, aber sehr gut. Immer noch, wie ich finde. Ja, ich finde auf jeden Fall auch, dass der Grusel, der vielleicht vorher ein bisschen stärker war und jetzt ein bisschen gewichen ist, ich meine, er wird ja auch aufgewogen. Dadurch kriegt man jetzt auch Sequenzen, wo einfach Panik im Vordergrund steht. Einfach dessen, weil man diese riesige Übermacht an Gegnern gegen sich stehen hat und hin und wieder einfach wirklich Stellen hat, wo man ständig zurückweichen muss, sich irgendwo verbarrikadieren und dann hoffen, dass sie nicht durchbrechen, dann brechen sie doch irgendwann durch. Ist jetzt nicht vielleicht direkt Grusel, aber es ist so eine Panikatmosphäre, die entsteht. Und das ist durchaus auch eine interessante Komponente, die jetzt dazugekommen ist. Und gut, dass die Action-Richtung jetzt weiter vorangetrieben wird, war ja spätestens ab dem 4. Teil ja nun wirklich klar, dass das jetzt deutlich mehr in diese Richtung gehen wird. Und wenn man dann 5 gesehen hat, dann war auch klar, wo dann auch 6 im Endeffekt liegen wird. Und zumal es gibt ja in diesem ganzen Horror-Genre auch sehr viele andere Spiele, die wesentlich stärker auf den Horroraspekt eingehen und die halt auch tatsächlich gruselig sind. Und das gab es damals schon bei dem ersten Resident Evil. Da kam dann Silent Hill und dann gab es andere Sachen wie Nebula und Echo Knight und sowas alles. Und das waren Spiele, die zwar dieselben Mechaniken von Resident Evil übernommen haben, auch mit den festen Kamerawinkeln und diesem cineastischen Inszenierungsstil, aber sie haben es halt stärker auf Elemente wie Geister zum Beispiel gemünzt oder den psychologischen Aspekt und so. Und Resident Evil war seit eh und je eigentlich immer dieses Action-Zombie-Schlachtfest mit fetten Mutationen. Und wenn es da was Horrormäßiges gab, dann natürlich dieser Ekel. Und auch die Angst, in Bedrängnis zu geraten, das, was Horror mit Zombies so ausmacht, dass die Dinger dich einfach überrennen. Aber es hat halt, also für mich persönlich war es jetzt noch nie die gruseligste Serie irgendwo. Und da frage ich mich, ob da nicht auch so bei manchen Fans, die jetzt so groß meckern, so eine kleine Verblendung, Nostalgieverblendung eingetreten ist. Oh, Kindheitsverblendung. Da macht sich jemand Feinde. Ja, nein, ich meine, das ist ganz neutral. Also vielleicht nochmal die alten Teile einlegen. Die GameCube-Teile sind nach wie vor scheiße gruselig. Aber es liegt nicht an den Zombies, es liegt, glaube ich, an der Umgebung, an diesem Herrenhaus. Also wirklich da im Gewitter durch dieses Haus zu laufen, ist einfach also ein Erlebnis einmalig. Das war wirklich ein Teil, da hatte ich wirklich Schiss. Muss ich wirklich sagen, ich saß in den Kopfhörern vom Monitor und habe mich eingeschissen, weil das wirklich so gruselig war. Zero war dann nicht mehr so gruselig, weil da schon mehr Action-Momente drin waren, aber echt das Remake vom allerliebsten. Also wenn es einen gruseligen Teil gab, dann der. Code Veronica ein bisschen phasenweise war auch ganz cool, aber ich finde, das Remake ist definitiv, das war Horror, richtig. Aber die anderen Teile, also gerade der vierte, der geht ja schon immer so als Standard für das Horror-Genre. Aber wenn wir ehrlich sind, also ich fand das erste Drittel in dem Dorf, wo du von diesen Leuten verfolgt wirst, fand ich schon ziemlich gruselig. Und danach löst sich das auf, sobald du in diesem Schloss bist. Weil dann einfach so abgefahrene Sachen kommen, die jetzt wirklich Resident Evil 6 sehr viel mehr ähneln mit irgendwelchen Templern. Vor allen Dingen, was wir festgehalten haben ja schon, du hast so ein gewisses Heldentum, was sich da aufbaut und damit auch verbunden so einen gewissen Coolness-Faktor auch. Dadurch muss man natürlich schon sagen, war die Action-Richtung eigentlich schon irgendwo vorprogrammiert. Also wenn man das so ein bisschen eben zugrunde legt, ja, doch, kann man schon sagen, dass das irgendwie mal angedacht war, da noch ein bisschen mehr rauszukitzeln aus dem Ganzen. Ich meine, deine Protagonisten sind ja nicht wirklich verwundbar. Nee, eben, das meine ich damit. Also die entwickeln sich ja schon wirklich zu Helden, dass die Namen auch wirklich hängen bleiben. Also du kennst einfach die Großen, sage ich jetzt einfach mal, aus dem Universum, kennst du einfach. Ja, ich meine, ihr kennt doch bestimmt Amnesia, oder? Das Indie-Spiel. Mhm. Und das wäre so ein Beispiel für einen Helden, der wirklich verwundbar ist. Der muss sich verstecken, der darf die Gegner nicht mal ansehen, weil er so viel Angst bekommt, dass er dann Geräusche macht und entdeckt wird. Ja, das ist wirklich ganz extrem. Und man spielt dieses Spiel und fühlt sich einfach schwach, weil man sich nicht wehren kann. Und das wäre eigentlich genau das andere Ende der Fahnenstange von Resident Evil. In Resident Evil spielst du Spezialeinheiten, Sonderkommandos, Soldaten. Also Leute, die gut mit Waffen umgehen können, Leute, die trainiert sind. Schon diese Nahkampf-Moves von Resident Evil, eigentlich schon seit Resident Evil 4, so wo du dir einen Gegner nimmst und so einen Slam-Dunk mit dem machst. Und der Kopf des Zombies zerspratzt dann auf dem Boden, weil du ihn so wrestlingmäßig draufgestürzt hast. Das ist bescheuert. Ich weiß ja nicht, ob du mal hier Deadly Premonition gespielt hast. Das finde ich eigentlich auch ein schönes Beispiel. Da gibt es auch immer Sequenzen, auch so Fluchtsequenzen, wo du echt merkst, boah, jetzt musst du abhauen, du kannst dich dem Gegner nicht entgegenstellen. Da hast du auch so ein bisschen Schiss und musst dich verstecken. Du hörst deinen Herzschlag und so weiter. Das hast du ja jetzt eigentlich bei einem Resident Evil nicht unbedingt gehabt. Da hast du halt auch noch den Gegner Steuerung wieder, ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Der ist da schon fast ein Bossgegner-Niveau. Aber trotzdem. Ja. Aber wenn du den bezwungen hast, Spiel. Ey. Ja. Aber wichtiges Spiel auf alle Fälle. Das ist sehr, sehr, sehr gutes Spiel, ja. Haben wir sehr gefeiert. Ich freue mich sehr auf den Director's Cut, der da jetzt demnächst kommen soll. Oh ja. Das wird gut. Das wird richtig gut. Find ich schön, dass das bei euch auch so gut angekommen ist. Mich hat das wirklich sehr positiv überrascht. Fand ich gut. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Nochmal ein Tipp an dieser Stelle. Wir haben auch dazu einen Mehrspieler gemacht, darauf kann ich nochmal hinweisen. Wer nochmal ein paar visuelle Eindrücke braucht, einfach nochmal gucken. Ich kann es dann nochmal verlinken. Sollte man sich auf jeden Fall darauf einlassen. Das ist ein schönes Spiel. Wenn man Twin Peaks mag, vor allen Dingen, sollte man sich das auf jeden Fall geben, weil es ist quasi Twin Peaks das Spiel. Ja, also da ist viel David Lynch drin. Ich habe letztens nochmal einen großartigen Artikel über das Spiel gelesen, der nochmal eine ganz andere Perspektive darauf gibt. Das ist so vielschichtig, das Ding. Aber wir waren woanders. so vielschichtig. Ja. Also man kauft halt doch nicht Resident Evil 6, sondern dann lieber Deadly Premonition. Das kostet auch nur noch 10 € oder so. Das ist auch 30 Stunden lang. Ja, auch ein sehr gutes Spiel. Nein, kauft beides. Resident Evil zum Abschalten. Also, was ist unser Fazit? Ein unterhaltsames Spiel, unnötig zerrissen? Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Also, ich finde, einige Kritiken waren doch sehr harsch. Wenn man was für Resident Evil übrig hat, dann sollte man auf jeden Fall zugreifen und man wird sicherlich auch seinen Spaß dran haben, auch wenn man hier und da vielleicht ein bisschen mäkelt, aber ach, das fällt, glaube ich, nicht so ins Gewicht. Für das, was man alles bekommt an Content und an Umfang, wird man, denke ich, schon mit einem guten Gefühl rausgehen, wenn man dafür Geld ausgegeben hat. Also würde ich schon sagen, sollte man sich angucken. Wenn man seit jeher nie was damit anfangen konnte, gut, dann wird einen der sechste Teil jetzt auch nicht reizen. Das stimmt, genau. Aber auch jetzt bei dem Preis ist das eigentlich so ein No-Brainer. Wie gesagt, allein für mich wegen dieser einen Kampagne halt nur. Wenn einem dann die anderen auch noch irgendwie ein bisschen gefallen oder man das vielleicht ein bisschen macht, wie der Michi vorschlägt, halt mal so in Episodenform zu spielen. Mhm. Oder von mir aus einen Tag Komasaufen macht, damit man halt wieder alles vergessen hat, was man gesagt hat. Ja. Dann entfaltet das wahrscheinlich noch mehr Potenzial, als wir es jetzt hatten, wo wir es doch in relativ kurzer Zeit durchgespielt haben. Ja, also in Anführungsstrichen, ne? Wir haben jetzt trotzdem irgendwie 2 Monate gebraucht. Ja, doch. Es ist halt einfach, es ist halt echt ein dickes Paket, was du da kriegst. Das hätte auch fast teurer sein können, irgendwie, doof gesagt. Also, was du für andere Titel stellenweise zahlst und was du dann halt da kriegst, wie du schon erwähnt, mit diesem Riesenteam, ja. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt sehr ausführlich über Resident Evil 6 gesprochen. Wir können uns also beruhigt schlafen legen. Oh ja, schön. Ja. Und insofern möchte ich mich herzlich bedanken bei euch beiden, dass ihr Zeit hattet. Danke für die Einladung. Ja, hat richtig Spaß gemacht, schon fast eine Art Gegendarstellung zu geben und zu sagen, das ist nicht so scheiße, wie alle immer sagen. Schön, also ich hoffe, wir konnten euch ein gutes Bild von Resident Evil 6 geben. Falls ihr es also bisher noch nicht gekauft habt, vielleicht guckt ihr da nochmal rein. Und falls ihr es gespielt habt und es total doof findet, was wir hier sagen, haut es in die Kommentare. Und da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Ich sag tschüss. Und das sagen wir auch. Tschüss. So, tschüss. Tschüss.